Sonntagabend, pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Guten Abend. Ich bin der Abel. Ich bin der Mars. Ich bin der Chris. Und heute sind wir in Kernbesetzung unterwegs, zumindest für den Anfang. Tja, viele von unseren Zuschauern, das wohl wissen, was die Kernbesetzung ist. Naja, Abel, Mars und Chris, oder? Ja, damals noch, als wir nur 60 Zuhörer hatten. Oder 8, ganz am Anfang. Ja, also was haben wir heute? CDU-Ministerpräsident offen für Koalition mit der Linken im Osten. Was? Ja, das ist doch mal eine Mein Hirn tut Schlagzeile. weh. Habe ich das gerade gelesen? Ja, hast du. Und der Witz ist, alle Hä? Leute meinen so, naja, ist doch eine demokratische Partei, die Linke. Auf einmal oder was? Ja. Ich meine, bedeutet das was anderes als für Macht würde ich eigentlich alles tun oder ist das einfach nur ein anderes Wording dafür? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hast du Wo schon ist denn richtig der verstanden. Ministerpräsident, der Typ? Ich kenne den Ja, gar nicht. gute Passt nicht auf, Frage. was im Osten passiert. Das ist sicher Rassismus. Schleswig-Holstein. Der ist doch gar nicht im Osten. Hä? Ja, vielleicht will er, dass andere Leute das machen. Ja, Ganz sicher, dass gut. das kein U-Boot ist, der Mann. Wenn man schon mal mit den Grünen verpartnert ist, dann ist wahrscheinlich kein langer Weg mehr. Ja, aber ernsthaft, ich meine, dann gibt die CDU doch den Rest von ihrem Markenkern auf, wenn sie mit. Da ist dann doch nichts mehr im Endeffekt. Dann ist sie wirklich nur noch eine SPD mit Mutti. Ja, wobei bei der CDU, also zwischen CDU und SPD-Wahlprogramm, lässt sich auch schwer unterscheiden, generell. Also, wenn du beide Wahlprogramme nebeneinander legst und halt die Parteien ausblendest, ich sag dir, der überwiegende Anteil der Menschen wird nicht in der Lage sein, das eine zum anderen und das andere zum anderen zuzuordnen. Also. Naja gut, bei der CDU steht ja immer meistens nichts drin, also jetzt zumindest was so die Bundesebene angeht. Außer wir wollen alles gut machen und wir wollen alles fortsetzen und wir wollen, dass alles gut ist. Ich Und unterscheide. wir wollen Online-Apotheken verbieten. Ich Ja. unterscheide die immer an den Anführerinnen. Das eine ist die dicke Hexe und das andere ist die alte Hexe. Ah. Okay. Das war von Ebel. Ja, wenn die Dinge race neutral sind, dann ist es eine Attacke gegen ja, Education itself, College President says. Also, ich weiß, es ist halt ein, sagen wir mal, symptomatischer Artikel darüber, dass halt, ja, dass man halt Quoten für Minderheiten haben möchte und sozusagen die Farbenblindheit nicht in Ordnung ist und wie man jetzt sich sozusagen einen Mischspielraum geschaffen hat, wie man gleichzeitig Hispanics und Blacks halt irgendwie reinholt, während man halt Weißen und Asiaten ja so ein bisschen einen Dämpfer gibt in den College Admissions und ja, kein Weg zu weit für soziale Gerechtigkeit, so, ja, da habt ihr es. Ja, es wäre ja auch noch schöner, wenn die Begabtesten irgendwie an die Universitäten gehen würden und nicht irgendwie eine gesunde, gerechte Mischung aus Menschen aller, was weiß ich, Glaubensrichtungen, Hautfarben und Ja. wär für das Land kaum abzusehen, was das für Folgen hätte, wenn nur die Begabtesten studieren. Ja, das Ding ist halt, was Affirmative Action wurde mal eingeführt als temporäre Idee irgendwie, den Gap zu schließen und der Gap wird halt nicht geschlossen. Und ja, du brauchst halt eine andere Arbeitseinstellung, Leistungseinstellung, wenn du bessere akademische Leistungen haben möchtest, wenn die über Jahrzehnte nicht erreicht wird, muss man sich vielleicht selber mal an die Nase fassen und sagen, gut, vielleicht ist mir Bildung nicht so wichtig, deswegen bin ich unterrepräsentiert. Und vielleicht an der eigenen Einstellung was ändern, anstatt halt irgendwo halt für Rasse ein extra Sprungbrett fordern. So, ja. Begeistert sehen die Asiatinnen da aber nicht aus auf dem Foto über den Bericht. Nö. Ja, das ist hier eine Story. Dieser Junge wurde wohl angeblich von seinen Eltern verstoßen und daraufhin gab es ein Fundraising, um ihm das College zu ermöglichen. Und im Endeffekt hat die Schule dann gesagt, so, ach egal, so, wir geben dir ein Stipendium. Alles. Du hast vergessen, dazu zu sagen, dass er sich als homosexuell geoutet hat, bevor die Eltern ihn rausgeworfen haben. Ja, genau. Das ist richtig. Und also er soll wohl auch ein guter Schüler gewesen sein. Also das darf man halt auch nicht vergessen bei der Sache. Und ja, aber es wundert einen natürlich trotzdem so ein bisschen. Ich meine, es gibt genug, bestimmt genug auch andere Leute, die irgendwie Probleme haben. Und wo man dann nicht sagt, so, ja, hier, du brauchst keine Schulden auf dich nehmen, so fürs College wie andere Leute. Ja, es gibt es nicht einem auch irgendwie einen Grund dazu, sein Kind zu verstoßen, so. Also, weißt du, was ich meine? So, ah, du möchtest deine Ausbildung für 180.000 US-Dollar haben. Wie kommen wir in die Nachrichten? Ja, ich verstoße dich. Go ahead. Weißt du, keine Ahnung. Es ist jetzt ein Einzelfall, aber ich sehe da schon 12, 13, 14 verschiedene Elternteile mit ihren Sprösslingen am Esstisch sitzen und sagen, ja komm, das machen wir, Alter. Easy, ein bisschen ja, genau, Geld sparen. Das ist halt echt ein bisschen böse, so dass man jetzt so denken muss. Aber ja, das ist halt schon so, wo hört das dann auf? Ne? Ich meine, also prinzipiell bin ich eh der Meinung, dass die Amerikaner dringend mal was machen müssen mit ihrem komischen System, das so teuer ist für Ausbildungen, die nie im Leben so viel Geld wert sind. Ja, der Witz ist ja, dass ein Grund, warum die Colleges so teuer geworden sind in den USA, ist halt, dass du einen Haufen Diversity-Management-Kurse mit politischer Indoktrination hast, die jetzt finanziert werden, wo du ständig neue Leute einstellst, plus halt das Gehalt vom Dean, also vom Obersten in der Universität halt explodieren, während du gleichzeitig halt Leute hast, die halt mit ihren Unconscious Bias-Training machen, das im Grunde nur eine politische Indoktrination in soziale Gerechtigkeitsthemen ist und nun dafür dann halt 20, 30, 40.000 Dollar mehr bezahlen muss für deine Ausbildung. Und Ich wette, es gibt auch schon Leute, die schäumen vor Wut, dass ein Weißer irgendwie dieses Stipendium bekommen hat und nicht irgendein Latinx, dem es viel schlechter geht als dem Typ. Gucken wir doch mal an, das Patriarchat schaut dem doch aus seinen Augen. Ja, ich habe auch neulich einen Artikel gesehen, den habe ich jetzt nicht eingereicht, aber dass an den Elite-Colleges mittlerweile ein Drittel der Leute, die sich halt bewerben am Studienplatz, eine Behinderung haben. Ich mir dann auch denke, ja, komm, bestimmt, ein Drittel. Aus irgendeinem Grund in den letzten Jahren geht die Zahl immer weiter höher und höher und es ist bestimmt alles legitim, dass ihr jetzt plötzlich alle irgendwie einen an der Waffel habt und eine Behinderung vorzuweisen habt. Ist auf jeden Fall, Leute. Wie mit dieser Elizabeth Warren, die da irgendwie ein 16. Cherokee-Indianer oder so angegeben hat, um so einen Posten zu kriegen. Aber ja, gibt doch überall jetzt diese, auch im deutschen Fernsehen jetzt die Werbung für diese Gentests, okay, man da gucken kann. Ja, aber den wollte ich mir schon lange mal holen, aber ich habe es irgendwie bisher noch nicht gemacht. Wenn ich 1% oder 2% nordafrikanisch bin, könnte ich endlich das N-Wort sagen und nicht Nerd, sondern nein, ohne mich dabei schlecht fühlen zu müssen. Das wäre so Nasenbär. Nasenbär, genau, ich habe es gesucht. Das wäre schon lustig. Nein, ja. Nein, nein, diese Vandalen. Also hier sehen wir ein Bild von einem Crosswalk, also von einem Zebrastreifen, der in Regenbogenfarben auf dem Boden gemalt worden ist. Und dann hat jemand da was draufgesprüht und ja, die Bildunterschrift lautet Someone painted a green question mark and a cloud on Burnaby's first rainbow crosswalk overnight. The crosswalk was installed Thursday by the city of Burnaby in anticipation of Burnaby's Pride event on Saturday. Also für Pride Parade man halt einen Regenbogen Zebrastreifen halt drauf gemalt und ich habe mich halt etwas geschämt dafür, dass ich sofort gesehen habe, dass das keine Wolke ist. Also ich habe es erst jetzt gesehen, was es sein soll. Ich finde es auch sehr geschickt, wie die Bildunterschrift das Indizelement weglässt. Eine Wolke und ein Fragezeichen, aber dass das der Punkt unter dem Fragezeichen ein ganz bestimmtes religiöses Symbol ist, ist Ihnen nicht aufgefallen. Oh Mann. Ja, aber ja, wenn es jetzt, ich sag mal, wenn es einfach nur, das ist mir auch zu dumm eigentlich, aber ja. Wenn es nur Vandalismus wäre, würde ich halt sagen, ja, ich meine, die Linke nimmt sich raus, alles zu besprühen, was nicht bei drei auf dem Baum ist mit ihren Parolen und ihrem Scheißdreck und macht auch vor denkmalgeschützten Gebäuden dich halt. Warum soll sie nicht auch mal das eigene Ding treffen? Ja, dann ziehe ich vielleicht diesen hier direkt mal vor. Das ist hier nämlich von Ralf König von letzter Woche. Das ist ja so ein Cartoonist, ziemlich bekannter. Und hier auf dieses Bild von ihm, was wohl irgendwo an einem Haus hängt, haben hier die Leute rassistisch drauf geschrieben. Und unter dieser Frau hier steht, oder diesem Herrn hier, steht noch transfeindlich oder so drauf. Das kann man jetzt hier in dem Bild nicht sehen. Jede Ironie, jede satirische Übertreibung, jeder selbstironische Blick auf die Szene ist gleich ein Angriff auf wen auch immer. Mich schaudert bei dem Gedanken, in so einer Gesellschaft zu leben. Verbissen, aggressiv, immer einen Grund suchen, sich selbst und sein Weltbild zum Alleingültigen zu erklären. Ja, Herr König, Sie sprechen mir aus der Seele. Absolut. Also, auch wieder so ein Ding. Ich meine, das ist, warum haben die Leute keinerlei Respekt vor Kunst. Also ich meine, das ist hier ein Comiczeichner, aber trotzdem ist es doch Kunst und er hat das da hingemalt und irgendjemand macht es kaputt, weil ihm irgendwas nicht gefällt. Ey, vor allem, wie ist das Rassismus, Alter? Ich kenne ja Ahnung, Mann. Lustig, dass er hier die Dippen South Park, South Park Leute hier auf seinem T-Shirt hat. Ich meine, das ist doch lieb gemalt, so. Was? Ja, jeder ist ein bisschen komisch gezeichnet. Wow, die Welt geht unter, Alter. Weißt du? Ja, guck mal, ich meine, die anderen sind doch auch Stereotype. Also ja. Da der große Bodybuilder, Schwule, dann unten der kleine Bärtige und so, das sind doch auch alles Stereotypen. Ist doch scheißegal, wirklich. Ja. Also, und wer hier Hass sieht in dem Bild, der hat für mich einfach gar nichts verstanden. Nichts. Ja, aus für Gender Studies in Ungarn. Also laut diesem Artikel hier gab es sowieso nur zwei Universitäten, wo man das machen konnte, auf diesem Level, wo man da auch drin abschließen kann. Und eine davon, 7 Teilnehmern. Eine davon ist die allseits bekannte Zentraleuropäische Universität, wo ja auch eine von unseren Bundesverfassungsrichterinnen gelehrt hat. Ja. Von dem George Soros, die. Ja, wollte ich gerade noch dazu sagen. Ja. Dass das die ist. Aber ja, also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Ja? Da einfach, also verbieten weiß ich nicht, ob das sein muss, aber halt. Zumindest mal kein Staatsgeld reinpumpen. So, weißt ja, du? Das und halt auch nicht weiter dieses jede Fachrichtung braucht ein Gender-Referat und sowas. Also das ist vor allem das, ja. Was ich richtig scheiße finde. Wenn die ihre Dinger da machen wollen, ist schön. Wir haben an Unis auch andere abseitige Forschungsdinger, aber wie sich das in den Vordergrund gedrängt hat in den letzten 20 Jahren, das muss halt beendet werden. Ja, es ist halt alles Geschlecht, ne? Deswegen musst du das halt auch überall mit reinpacken. Ja, der Typ, der den YouTuber geschlagen hat, ist ein Professor. Das habe ich erst später geistig verarbeitet. So. Der stolz darauf ist, ja, Punch-Nazis. Und dann tut er jemanden schlagen, der sich gegenüber sozialer Gerechtigkeit kritisch äußert. Und ja, Kritik ist eine Form von Nationalsozialismus. Also, ja, was soll man da eigentlich noch groß sagen? Also. Ja, es ist auch halt, es, wir hatten ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, da ist also jemand auf einer Gaming-Convention von, also ein YouTuber, der eine kritische Einstellung zu dieser ganzen Social-Justice-Geschichte hat, ist geschlagen worden von einem Typ, der ihn für einen Nazi hält, weil er eine kritische Einstellung zu Social-Justice hat. Und halt auch, wie das dann hinterher behandelt worden ist, auch von der Presse, wo dann weiterhin behauptet worden ist, der Jeremy Hambly hier, da sind die Bilder von seinem blauen Auge, dass der halt alt-right sei und solche Sachen. Und ich meine, guckt ihn euch an. Also so jemand, der sieht nicht alt-right aus, der benimmt sich nicht alt-right, der sagt auch, der ist nicht so politisch, dass man ihn einordnen könnte in seinen Videos. Er ist einfach nur kritisch gegenüber diesem, ja, dieser Inquisition im Spielebereich. Das ist wirklich Presseerzeugnisse gibt, die dann hingehen und nach so einer Geschichte noch versuchen, das zu drehen und das irgendwie zu rechtfertigen. Und ich meine, dass der Typ mit einem Punch-Nazis-T-Shirt Professor sein kann, ich verstehe es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich würde sagen, für einen Professor müssen höhere Maßstäbe gelten als für andere Leute. Ein Lehrer kann auch nicht, ich weiß nicht, ich würde das nicht wollen als Bildungsstätte, dass meine Lehrer so rumlaufen. Mit Punch Andersdenkende. Ich meine, ob Nazi oder nicht, das mit dem Punchen entscheidet am Ende, wenn, dann ein Richter und nicht irgendein Heini. Und sein Tweet hat er mittlerweile gelöscht. Real talk. If you have a problem with Femfrec being invited to Gen Con, fucking fight me. I'm easy to find. Meine Güte, Alter. Aber ich habe leider nicht nachgeguckt, für was er denn Professor ist, weil das wäre bestimmt auch noch so ein lustiges. Ich glaube, ich hätte meine gelesen zu haben, dass er so schon noch so Games Development und Game Theory und so ein Kram. Ah, okay. Ja, das verwundert mich ja jetzt schon fast. Also Board Game Designer. Leftist Fight Club trains UCF students to fight Republicans? Was war das? Komm, klick mal drauf. Leftist Fight Club, oh mein Gott. Was? Habt ihr diese Bilder von diesem Antifa-Squad gesehen, die letzte Woche auf Twitter rumgingen? Mit den Schilden und den Helmen und so? Ganz in schwarz mit roten Applikationen? Ja, Mann, ja. Sagen gar nicht faschomäßig aus. Nö, sagen gar nicht aus wie eine modernisierte SS. Nein, nein, kein Stück. Ja, schade. Ich glaube, es mit dem Fight Club wird heute nichts. So. Ich werde gleich nochmal schauen, was mit dem Fight Club geworden ist. Ich glaube, jetzt ist ich. Nee, falscher Alarm. Sarah Jong is a boring, typical product of the American Academy. Und wem ist das? Ja, da geht man halt auch wieder drauf ein, dass halt. Ja, sie mit ihrer anti-weißen Rhetorik, wo sie halt die ganze Zeit Sachen schreibt, die, wenn man sie über irgendeine andere Gruppe schreiben würde, halt sofort gebannt werden würde, dass es halt aus der Umgebung ihrer Universität kommt und dass halt, ja, Critical Race Theory und Gender Studies dir halt weismachen, dass halt, ja, du ewig verfolgt bist. Und sie zum Beispiel einen Blog-Eintrag geschrieben, dass hier die Campus-Rape-Story UVA-Rape-Story mit, wie hieß die nochmal? Das war der Rolling Stone, ne? Genau, genau. Und sie hat auf den Rolling Stones-Artikel, als er auseinandergefallen ist, dass man gemerkt hat, dass es halt kreatives Schreiben war und nicht Journalism, hat sie halt geschrieben, dass sie jetzt nur noch umso mehr daran glaubt, dass das halt das Opfer recht hatte Auch wenn halt so eine Angabe wie stundenlang auf Glasscherben vergewaltigt werden halt irgendwie dämlich ist, weil du halt zu viel Blut verlierst und der Vergewaltiger selber auch irgendwie sich du denn Sack das, am Boden an den Glasscherben halt auch aufreißen kann. Und ich mich dann frage, ja, du wirst einen halben Tag in Glasscherben vergewaltigt. Und ja, weißt du, wo schon allein die Beschreibung des Artikels halt nicht ordentlich ausreicht. Und dann muss sie dir zurückziehen. Sarah Jong hat halt einen Blogpost darüber geschrieben, wie ihr halt das klar wird, dass halt das Patriarchat und die Medien, die ja auch unter patriarchalischer Kontrolle stehen, jetzt dazu führen, dass halt das Opfer nicht hier ihre Gerechtigkeit erfährt. Und meine Güte, Alter. Und an sich geht der Artikel halt ein Stück weit auf das College-Umfeld halt ein, dass halt genau diese Einstellung halt in Kursen den Leuten beigebracht werden. Und aber dann ein Haufen Leute immer rumlaufen und sagen, hey, was haben die SJWs mit Universitäten zu tun? Weißt du, ich keine Ahnung. So, ja, guckt euch halt die Kurse an, die man belegen kann. Critical Race Theory, was man da wohl beigebracht bekommt. Welches Auto schneller ist und ob man, wenn man ja, genau. Aufhängung... Das ist ja auch meine Überschrift. Ja. Wie ich mit Absicht als herzloser Frauenfeind missrepräsentiert wurde in einem Interview über Männerrechte und meine Vergangenheit als Pornodarsteller. Mhm. Ja, Weiss hat den Herrn Pornodarsteller interviewt und danach musste er halt niederschreiben, wie arg sie ihn repräsentiert haben. Und ja, ich weiß auch nicht so genau, was die Leute glauben, was passiert, wenn sie Weiß als Journalisten betrachten. Ich keine Ahnung. So wie jemand, der oft zu McDonald's geht und sagt, ich wusste gar nicht, dass es Fast Food ist. So, ich keine Ahnung. Es ist trotzdem scheiße, was ihm da passiert ist. Und ich freue mich, dass wir hier sein Statement abbilden können. Aber irgendwie ist es halt Weiß. So, ich weiß nicht. So. Ich habe die Woche auch einen Artikel gelesen über so eine chinesische Tech-Vloggerin. Die halt über VPN-Zeug hochlädt auf YouTube und eine Fangemeinde hat und so ist Weiß halt auf die aufmerksam geworden, ist nach Shenzhen gekommen, hat ein Interview mit ihr gemacht und das, was sie ihr dann vorgelegt haben am Ende als Ergebnis, war halt eine Sache, die sie gefährdet hätte, weil sie halt gewisse Absprachen über Anonymität und Anonymisierung des Artikels nicht eingehalten haben. Ja, gerade in China ist es besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass bestimmte Sachen nicht missrepräsentiert werden, weil da kann einen schon, wenn man das falsche Bild auf dem Handy hat, kann man schon ins Gefängnis kommen. Da kommen wir vielleicht später auch noch zu bei Xinjiang. Ja, guten Abend an dieser Stelle. Hallo Preis. Juhu. Okay. Ja, auf jeden Fall hat die dann versucht, das den Leuten von Weiss zu erklären, aber die haben einfach nicht zugehört. Die haben gesagt, es ist uns egal. Ja. Und die hat sich auch mal für Gamergate ausgesprochen. Oh. Okay. Ja, die bettelt ja wirklich darum, dass sie das bitte nicht so veröffentlichen. Unglaublich. Was für eine Arroganz, ja, zu sagen, nö, ist mir doch egal. China wird schon nicht so schlimm sein. Das ist auch alles nur kultureller Relativismus. Genau, wenn ja, die Chinesen... Um ein anderes Beispiel aus China zu geben, was ich aus dem persönlichen Umfeld kannte, eine Person, die in China war und da halt geschäftlich Kontakte gemacht hat und immer noch so eine WhatsApp-Gruppe offen hatte, um halt mit den Leuten zu kommunizieren, die in China sind, wo halt auch mehrere Leute aus verschiedenen Ländern drin waren, aber es war halt die explizite Absprache so, hey, in diesem Ding nichts Politisches, gar nichts, ja, und... Ja, dann hat irgendeiner von den Amerikanern mal irgendwie so, ich glaube, es war eine PDF-Kopie von diesem Anti-Trump-Buch reingestellt, irgendwie sowas. Ja, und da haben halt die Leute in China dann tatsächlich einfach nur aufgrund dessen Probleme für bekommen. Ja, deswegen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und an dieser Stelle halt, wenn ihr in irgendwelchen Chats seid mit irgendwelchen Leuten aus China, nicht einfach irgendwas da reinposten. Das kann denen sehr negativ ausgelegt werden. Speziell, wenn es darum geht, sich zu organisieren. Also Kritik selber ist in China auch verpönt, aber wird hier und da auch stehen gelassen. Aber sobald man irgendwie die Intention von organisieren, politischem Organisieren erkennt, sind die Leute ziemlich am Arsch. Also das, da müsst ihr bitte schauen. Also China ist es auch so, du darfst auch nicht zum Beispiel eine Demo organisieren, wo du jetzt den Bürgermeister feiern tust, weil er viel richtig gemacht hat. So ist es auch komplett verboten. Also keinerlei politische Organisation, sonst sind die Leute dran. Also. Sonst werden sie gebannt und geshadowbannt. Und, ja. Ja, oder sie kommen halt direkt ins Umerziehungslager, leider. Es ist leider das so. Das wird hier auch nicht so. Aus der Reihe, hurra, hurra. Oh Gott. Immer mehr in Klammern internationale, müssten das nicht eigentlich Doppelklammern sein? Stiftungen eröffnen Büros in der Stadt. Welcome Open Society. Ja, ja, unser ehemaliger Bundestagsabgeordneter, glaube ich, oder? Ist er noch im Bundestag? Ich weiß es gar nicht. Oh je, yeah, echt. Gut. Da muss ich aber sagen, das überrascht mich jetzt, dass Open Society in Berlin noch kein eigenes Büro hatte. Ja, vielleicht müssen die Personal aus Ungarn relocaten. Ja, das haben die doch, die haben doch gesagt, sie verlegen die Prioritäten jetzt von Ungarn nach Berlin. Jo, das hört sich ja gut an. Jetzt ist die Gesellschaft endlich offen. So wie Polen oder was? Genau. Ja, das ist ja eigentlich nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Aber ich fand es einfach nur lustig. Dass hier diese, eine von den schlimmsten Feministen der Piratenpartei damals gewesen, hatten wir schon ein paar Mal hier im Stream und ich fand das einfach so putzig, wie sie hier jemanden belehrt, dass das Problem nicht ist, dass sie überall Sexismus sieht, sondern dass er nicht überall Sexismus sieht. Das ist wirklich echt krass. Die Leute das in einem Problem, Satz oder in zwei das Sätzen. Das Problem ist nicht, dass ich weiße Mäuse sehe, sondern dass du keine weißen Mäuse siehst. Genau. Jeder Alkoholiker ever. Ja, wie hat hier der Solanum das bei uns in der Twitter-Gruppe diese Woche so schön gesagt? Alles Geisterfahrer, überall Geisterfahrer. Oh. 20 Jahre erfolgreicher Games-Journalismus. Das schreibt die GameStar über sich selbst. Ja, ich meine, ich habe die GameStar früher auch mal gelesen, wo es halt noch so Papier war, ne? In der zweiten Klasse. Ist es bei mir so, ja. Zweite, dritte Klasse. In der zweiten, dritten Klasse habe ich vielleicht mal Mickey Mouse gelesen. Gab es noch keine GameStar und keine Computer. Ja, dieser Typ hier eigentlich, wer hat das eingereicht? Habe ich das eingereicht? Nee, ich habe das eingereicht. Weil ich finde, also der Typ, ich weiß nicht, hast du auf seinen Blog geschaut? Nee. Der hat irgendwie, hat er halt Beef mit der GameStar. Also ich, es wurde auch schon auf Twitter vermutet, und das halte ich auch für veritabel, dass er wohl mal vielleicht sich beworben hat und gesagt bekommen hat, nee. Und seitdem, also er hat auf seinem Blog ungefähr 100 Artikel gegen die GameStar. Okay. Und er wirft ihnen praktisch alles vor, was geht. Also hier in der Tweet-Chain geht es ja vor allem um die Frauenverachtung, aber GameStar lügt auch über Spiele, GameStar lügt über alles. Und ich finde es eigentlich lustig, wie er die in die Nähe von Gamergate rückt, wobei ja die GameStar, was Gamergate angeht, ganz besonders beschissen war. Ja, und ich finde es halt auch geil, dass Yannick mich geblockt hat, ohne dass ich jemals irgendwas mit ihm zu tun hatte. Das ist gut. Also ich bin noch dazu gekommen, 4 oder 5 Dinge aus dem Teil hier mit Kommentar zu retweeten, bevor er mich geblockt hat. Aber wenn ich hier unten auch die Gesichter sehe, die das geliked haben, so vor allem die bei den letzten 4, 5, alles diese genormten Kinnbart, Hipster, es ist wirklich traurig, ey. Also ich habe jetzt mal so im Blog die Suche benutzt und habe mal scherzhaft Adorno eingegeben und dann hat ein Artikel von April 18, 2018 King Cobra, Porno und Adorno. Na, siehst du. Okay. Ja, auf jeden Fall wirft er hier in dem Thread halt alles Mögliche durcheinander. Vor allem halt das Babes-Duell. Das gab es irgendwie früher mal in der GameStar. Früher waren andere Zeiten, Janik, ich weiß nicht. Ja, und vor allen Dingen, wie furchtbar, wie schlimm. Ich meine, guck dir irgendeine Frauenzeitung an, wo es ja überhaupt nicht irgendwelche Vergleiche zwischen irgendwelchen Frauen drin gibt. Ach, ja, und auch überhaupt da jetzt Sexismus zu sehen, wieder. Das ist eine Zeitschrift, die viel von jungen Männern gelesen wird und junge Männer stehen auf Frauen, ich meine, oder zumindest große Teile der jungen Männer stehen auf Frauen, so große Teile, dass man daraus halt ein Geschäft machen kann und ich finde das nicht verwerflich. Wenn du jetzt hier, zum Beispiel gab es ja in GameStar eine ganze Zeit lang auch Anzeigen für so, also als Handys noch irgendwie neu waren und man konnte irgendwie so Abos und so ein Scheiß und dann gab es da halt auch so Anzeigen für Halbseiden, hol dir diese heißen Babes auf dein Handy-Display oder so. Und das haben sie damals, nachdem die Leute gesagt haben, hier, das nervt und das gehört hier nicht hin, haben die das eingestellt. Ja? Und haben gesagt, gut, dann verzichten wir da drauf. Unsere Leser wollen das nicht, sehen wir ein. Und, das waren wirklich andere Zeiten. Heutzutage heißt es, was unsere Leser wollen, ist uns egal. Unsere Leser müssen überwunden werden. Unsere Leser müssen erwachsen werden. Und so weiter und so fort. Also ich finde es ja geil, dass sein Blog Schild Archeo Gaming. Oh, ich finde es gut. Erklär noch mal, was das zusammen ist für die Leute, die... Ja, Archeo Gaming, das ist ein neu aufstrebender wissenschaftlicher Bereich der Ludologie. Man möchte archäologische Spiele erforschen und sich die Spiele sehr im Detail angucken und erklärt dann Spiele spielen zur Wissenschaft und sucht nach archäologischen Funden innerhalb von Videospielen. Also wir haben da uns mal ein Video zu angeguckt, da läuft der Typ halt wirklich durch hier Far Cry Primal und betrachtet dann die Hütten der Eingeborenen in der Steinzeit und spricht über die Gegenstände, die dort sind und was die über die Kultur aussagen können. So. Ja. Völlig, ja. Heute wollen die Leute halt für alles Geld haben. Alle Hobbys. Lasst euch nicht zu Hausfrauen machen! Hashtag Widerstand jetzt! Ja, Charlotte Roche schreibt für die SZ offensichtlich eine Kolumne. Die heißt, jetzt könnte es kurz wehtun, was ich von der Selbstironie halt schon ganz lustig finde, weil ich habe schon einige Schmerzen verspürt beim Lesen dieses Artikels. Sie beklagt halt, dass immer noch Frauen halt praktisch von der Gesellschaft unter das Joch gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, wenn sie Kinder gekriegt haben. Und dass Frauen immer noch dieser unsägliche Satz gesagt wird, das Kind braucht seine Mutter, das sei ein schreckliches Totschlagargument. Also, oh Gott. Ich weiß nicht genau, was den Leuten für eine Gesellschaft vorschwebt, aber das Kind braucht erstmal rein biologisch seine Mutter, wenn man nicht von vornherein schon sagt, nein, ich stille nicht, das ist antifeministisch oder irgend so ein Scheiß. Braucht es seine Mutter wirklich? Ja. Und dann, dadurch entwickelt sich doch eine Bindung und dadurch entwickelt sich eine Nähe, die kannst du nicht ersetzen. Und so zu tun, als gäbe es das nicht. Oh Gott, ich möchte gar nicht wissen, für wie viele emotionale Krüppel in den nächsten Generationen dieser Schwachsinn verantwortlich ist. Verbundenheit ist doch nur ein soziales Konstrukt. Und Blutsverwandtschaft ist erst recht ein soziales Konstrukt. Eigentlich sind sie ein weißes Blatt Papier und da kannst du draufschreiben, was du möchtest. Und warum soll das dann die Charlotte machen? Das kann doch auch der Staat machen. Genau, weil wir müssen den Phallogozentrismus überwinden. Sonst führt das mit Stahlband in den neuen Faschismus. Also. Und sie gibt dann ganz am Ende des Artikels auch einen Tipp dafür. was man machen kann, halt, um halt nicht gleich, also um nicht halt in diese Falle zu laufen. Man muss sich halt, man darf nur mit Männern schlafen, die einen nach der Geburt des Kindes dann auch arbeiten gehen lassen. Und sie sagt auch dazu, wie man die erkennt, an den dicken Eiern. Man müsste nur nachschauen, dann kann man sich flachlegen lassen, schwängern, das Kind auf die Welt bringen und wieder arbeiten gehen. Erstmal finde ich das sowieso auch so, warum will die Frau Roche, dass so viele, dass möglichst alle Menschen in der Gesellschaft irgendwie arbeiten, also in diese Maschine reinkommen? Warum soll nicht gerade eine Mutter, die auch andere Sachen zu tun hat, eine Zeit lang vor der Maschine verschont bleiben? Und fuck nochmal, was ist das, soll das lustig sein, dieses mit den dicken Eiern? Nachgucken? Wahrscheinlich. Ja, aber ist da bei der SZ niemand, der das liest? Oder was sagen die Leser der SZ? Lachen die da drüber oder gucken die halt verschämt weg oder lesen die Seite erst gar nicht, weil sie denken, oh Gott, die Roche hat wieder was geschrieben? Oh. Gott, das ist wirklich mit einer der überflüssigsten Menschen im deutschen Kulturbetrieb. Die könnte auch saugut an irgendeiner Fleischtheke arbeiten oder einem Matratzenlager oder irgendwo. Ja. Da würde sie den Leuten nicht offen. Ich fand das vor allen Dingen lustig, wie sie, ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, ob das ernst gemeint war, aber ich nehme sie auf jeden Fall ab. Ich hätte ja irgendwann mal in dieser Sendung, die sie mit Böhmermann gemacht hat, quasi gebeichtet, dass diese ganzen Formate, die sie früher gemacht hat, mit Musik und so, sie überhaupt gar nicht interessiert haben, dass das quasi nur ihr Macker quasi war, der sich dafür interessiert hat und der dann halt gemeint hat, also der war halt auch ihr Produzent und dann halt irgendwie gemeint hat, ich mache jetzt mal diese Sendung mit dir. Und ihr war das halt alles scheißegal. Also das finde ich halt auch, ja. Also ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, dadurch, dass die Frauen, mit denen ich zusammen war, die damals toll fanden. Und oh, das ist endlich mal und überhaupt und sowieso. Und die sagt tolle Sachen und so. Und ich dachte mir damals schon so, was siehst du da? Ich sehe gar nichts. Ich sehe jemanden, der schlau daher schwätzt. Hat die nicht bei MTV News moderiert? Und dann immer gesagt, Hände über die Bettdecke, Jungs. Also die war bei irgendeinem Musiksender, entweder Viva oder MTV. Viva? Da ja, hat die angefangen und dann ist sie halt ruckzuck Richtung Feuilleton gehoben worden, aus irgendeinem Grund, weil sie halt drei Sätze gerade aussagen konnte. Und weil sie halt unkonventionell war, denke ich jetzt mal. Aber ich habe da noch nie auch nur einen Funken von Originalität gesehen bei der Frau. Und das sage ich nicht nur, weil sie eine Frau ist. Ja, das ist hier ein ziemlich interessanter Artikel. Es gibt nämlich immer wieder, also Feministen behaupten quasi zu jedem größeren Sportevent, was es gibt, dass die Männer da zu prügeln anfangen. Und das ist schon, also in diesem Buch Who Stole Feminism von der Christina Hoff Sommers. Gutes Buch. Sehr gutes Buch, genau, unbedingt lesen. Wir haben keinen Affiliate-Link, aber unbedingt lesen. Ja, kauft das Buch, lest es. Das ist ja schon ein paar Jahre alt, aber heute wahrscheinlich sogar noch aktueller als zu der Zeit, als es geschrieben wurde in den 90er Jahren. Und da geht die schon eine Fall nach, wo also behauptet wurde, dass der Super Bowl also so eine Zeit wäre, wo die Männer halt mit dem Prügeln anfangen, ganz furchtbar, wegen Maskulinität und blablub. Und über die Weltmeisterschaft wurde jetzt auch wieder behauptet, dass das ja die Zeit wäre, wo die ganzen Frauen sich alle fürchten müssen, weil die Männer halt eben prügeln. Und jetzt hat man sich das halt mal angeguckt, also richtige Wissenschaftler haben sich das mal angeschaut und sind halt eben da zu dem Schluss gekommen, dass man das nicht sagen kann, dass das eine Zeit ist, wo die Leute mehr prügeln. Und selbst wenn man da irgendwie sagen könnte, dass irgendwie die Anzeigen minimal hochgehen oder so, oder mehr Einsätze sind oder so, wegen Gewalt generell, dann ist das auch immer noch eher auf gesteigerten Alkoholkonsum oder sowas zurückzuführen, der mit solchen Dingen zusammenfällt und jetzt nicht darauf, dass irgendwie, keine Ahnung, die Männer Fußball gucken. Und im Endeffekt werden das auch nicht Männer sein, die das zum ersten Mal machen oder die vorher gar keine Neigung dazu gezeigt haben. Weil man sitzt ja nicht vorm Fernseher und denkt irgendwann, boah, hier nach dem Foul, das mache ich mit meiner Alten jetzt auch mal oder so. Also dieses, die Möglichkeit, dass jemand in dem Haushalt geschlagen wird, hat vorher schon bestanden und besteht auch nach dem Fußballspiel. Und wenn die in dem Haushalt nicht besteht, dann besteht die auch nicht nach dem Fußballspiel. Das ist völliger Blödsinn. Ja. Auf jeden Fall haben wir mal nicht nur die Computerspiele, die Leute gewalttätig machen, sondern Sport, der macht die Leute auf jeden Fall auch ganz doll gewalttätig. Und bitte, bitte lest Who Stole Feminism von Christina Hoff Sommers. Die beschreibt da ziemlich gut Gender Studies und den Feminismus in den 90ern und wie weit der damals zurückgedrängt worden ist und halt Kritik daran, wie sie sich organisieren. Zum Beispiel Women's Ways of Knowing, also dass Frauen eine andere Art zu wissen haben, halt Einzug gefunden hat in die Gender Studies, um halt ja phallogozentristisches Weltbild halt ja hinten vorzulassen, weil ja die Männer zu viel Wissenschaft betrieben haben, das ja alles falsch ist. Und wenn man sich anguckt, wie die SJWs sich immer weiter breit machen und immer mehr Einfluss haben in bestimmten Institutionen, ist halt das Who Stole Feminism hochaktuell, weil es halt diese Political Correctness-Welle der 90er nimmt und anguckt und man sieht, hier und da wurde es zurückgeworfen, allerdings haben sie sich jetzt noch weiter breit gemacht und da hin und wieder wird da halt das erklärt, dass halt die Political Correctness besiegt worden ist, aber irgendwie sitzen sie halt in den Institutionen drin. Und das ja, halt es gibt vor allen Dingen so viele Beispiele, die sie halt richtig recherchiert, wo halt, was die Leute teilweise halt heute noch nachplappern, zum Beispiel dieses Ding mit, dass angeblich die Mädchen kein Selbstvertrauen haben, entwickeln in der Schule irgendwie. Und dass das so eine Riesenkrise wäre und so. Und da hat sie sich das halt angeguckt und das war halt so ein Ding, wo die irgendwie irgendwelche Statements auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten mussten. Sowas wie, ich habe meistens recht und die Leute mögen mich und so weiter und so fort. Und die hatten dann nur die Antwort 5, die quasi war, trifft immer zu. Das haben sie als Selbstvertrauen gewertet und alles andere halt eben nicht. Und von den Jungs haben halt mehr Leute irgendwie trifft immer zugesagt und so sind sie halt auf die Idee gekommen, dass die jetzt mehr Selbstvertrauen hätten und dass das da so ein Riesenproblem ist. Und das ist so ein Kram, wo die nie aufgehört haben, darüber zu reden. Was man heute noch genauso unverändert, diese ganzen Sachen, oder irgendwie mit Anorexie, dass es angeblich irgendwie so viele Leute davon sterben, irgendwie von Anorexie. Das ist so ein Riesen. 700.000 pro Jahr. Ja, dort oder so ein so. Kram. Und völliger Humbug und die hat das halt richtig recherchiert. Aber es hat halt alles nicht aufgehört, ist der Witz. Also man sollte eigentlich meinen, dass so ein Buch oder so mal dem ganzen Spuk ein Ende setzt, aber überhaupt nicht so. Das ist einfach, es wird ignoriert, es wird einfach weiter gepredigt, diese ganzen Dogmen einfach weiter marschiert in die Richtung. Ja. Ja, also diese Stereotype werden ja auch immer sehr gerne benutzt, um Politik zu machen. Beispielsweise im Fall von vorhin, die eigene Fußballmannschaft verliert und deswegen prügelt der Ehemann die Frau. Und wie es hier auch dargestellt wurde, der Alkohol wird da total, der wird total außen vor gelassen in den ganzen anderen Berechnungen. Und gut, ich meine, das spielt eine Rolle. Aber ich würde das Ganze trotzdem noch mit Vorsicht genießen, weil wir reden hier über England. Und in England ist die Gewaltbereitschaft in der allgemeinen Bevölkerung höher. Die Fußballfans in England sind auch ein bisschen tougher als in anderen Ländern. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand. Ja, weil die prügeln noch nicht ihre Frauen dann da jetzt besonders. Das ist ja das Ding, was da. Aber es geht ja um Vergleichsstandards. Und es ist in England, ja, und was auch in dem Artikel steht, ist, dass an Spieltagen, also an Tagen, wo Fußballspiele stattfinden, dass da die Polizei besonders verstärkt auf Domestic Abuse achtet und deswegen die Fallzahlen höher sind. Und das ist halt schon eine sehr seltsame Aussage, wo ich mich frage, ja, an anderen Tagen fährt die Polizei nicht zu den Leuten hin, wenn hier gesagt wird, ja, wir haben hier häusliche Gewalt. Ja, anders kann ich das ja gar nicht interpretieren. Und das deckt sich ehrlich gesagt auch mit dem, was ich gelesen habe, wie in England Polizeiarbeit funktioniert, weil die ja priorisieren. Bestimmte Fälle werden angefahren, andere Fälle werden halt nicht angefahren, alleine aus Personalmangel. Ja. Ich fand es auch lustig, das hatte ich jetzt gerade vergessen, deswegen sage ich das jetzt nochmal, dass ihr da dieses Domestic Violence and Abuse mit DVA abkürzen. Das ist ein kleiner Spaß am Rande. Ja, der vulgäre Abuse. Es fängt nicht an, es hört hier nicht auf. Rassismus ist trauriger Alltag. Auch im Literaturbetrieb, wo Autorenbiografie und Werk oft vermischt werden, junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller berichten. Aha. Ja, das ist einfach nochmal so ein Beispiel dafür, welche Auswüchse MeToo inzwischen hat. Der Hashtag, unter dem angeblich über den Alltagsrassismus in Deutschland geklagt werden sollte, entwickelt sich jetzt, wie ich es vorausgesagt habe, auch so ein bisschen zu einem Schneeball, der nicht aufhört, neue Opfer praktisch aufzusammeln und immer größer wird. Diesmal sind es die Autoren, die armen Autoren mit Literaturpreisen ausgezeichnet, sitzen sie irgendwo rum und fragen sich, ob sie den Literaturpreis nur bekommen haben, weil sie Migranten sind. Das stelle ich mir ganz schrecklich vor, so leiden zu müssen. Natürlich werden ihre Namen falsch ausgesprochen, ja, und das ist für den Literaten, ja. Es ist noch viel schlimmer als für irgendwen auf der Straße. Ja, aber guck mal, das ist doch gammlich auf dem höchsten Niveau. Die ganze Zeit wird behauptet, dass die deutsche Gesellschaft so unglaublich rassistisch ist. Und dann kriegt man einen Preis und dann heißt es, ja, jetzt ist das aber auch rassistisch. So, ja, sucht's doch euch mal irgendwie aus, so, und bleibt dann mal bei irgendwas. Aber nicht immer das Opfer sein wollen. Meine Güte. Leute geben mir auch gerne gut gemeinte Ratschläge. Lieber sollte ich nicht so viel kurdisch-jesidisch-deutsche Geschichten schreiben, mich nicht so sehr in die Migrantenliteraturschublade stecken lassen. Und was interessiert mich diese Migrantenliteraturschublade? Wie alle anderen will ich meine und Stoffe und Themen gerne selbst wählen. Und dann macht sie sich Gedanken darüber, ob sie den Literaturpreis vielleicht nur für ihren Hintergrund bekommen hat. Großes Kino, Frau Ronja. Ich habe jetzt versucht, das so gut wie möglich auszusprechen, weil darüber beschwert sie sich auch. 2014 schrieb Florian Kessler in der Zeit in seinem Kommentar: Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn, darüber, wie homogen das Milieu ist, aus dem die meisten AbsolventInnen von Schreibschulen kommen. Letztes Jahr gab es, angestoßen durch ein Dossier Merkur, eine Debatte zum Sexismus im Literaturbetrieb. Es wurde gezählt, wie viele Männer und Frauen auf der Liste des Deutschen Buchpreises stehen, wie das Geschlechterverhältnis in Juries ist. Nun könnte man auch endmal darüber reden, wie weiß der Literaturbetrieb eigentlich ist und wie rassistisch. Ich sitze mit meinem Smartphone in der Hand in meinem Chemnitzer Kleingarten. Darf ich mal kurz unterbrechen? Wie weiß der Literaturbetrieb ist? Ja, zum Beispiel die ganzen Blätter sind auch alle weiß. Und dann wird da schwarz draufgeschrieben. Die Buchstaben sind schwarz, also... Das ist eigentlich 50-50. Ich sitze immer mit meinem Smartphone in der Hand in meinem Chemnitzer Kleingarten, wo ich eigentlich über Pflanzen schreiben will, und lese, bis mein Datenvolumen aufgebraucht, dann mein Akku leer ist. Da findet sich eine Sprache, MeToo. MeToo, wie ein anschwellender Klagegesang. Wütend, trotzig, traurig. Es fängt nicht beim Literaturbetrieb an. Es hört nicht beim Literaturbetrieb auf. Ja, nur mal so als Beispiel. Das ist insgesamt halt ein relativ langes Ding. Da schreiben 5 oder 6 Leute, aber ja, das soll genügen, denke ich. Ja, scheiß Kartoffelland ist so rassistisch. Und MeToo ist eine wichtige gesellschaftliche Institution, die dafür sorgen wird, uns endlich ins Utopia zu bringen. Meine Güte, Alter. Genau, keiner hört den Leuten zu, aber in der Zeit können sie schreiben. Ne? Ja, ja. Du bist furchtbar unterdrückt und hast deinen Literaturpreis und deinen Verleger und bist Schriftsteller, das heißt, du kannst vom Verkauf deiner Bücher leben und kein Autor, der nicht davon leben kann. Du bist aber unterdrückt. Ach du armer Mensch, du tust mir echt leid. Sollten für euch sammeln. Ja, Rassismus überall. Auch Thema MeToo, das ist aber ein bisschen aus einer anderen Richtung. Hier hat jemand auf dem Blog mal wirklich ein bisschen näher geschaut. Also ich habe ja letzte Woche auch schon in dem Zusammenhang von AstroTurfing gesprochen. Das ist ganz lustig. Leider seht ihr das Bild jetzt nicht im Archiv. Im Originalartikel ist da ein Bild vom mechanischen Türken, falls den jemand kennt. Das ist dieser angebliche Schachspielroboter, in dem in Wirklichkeit unten ein Lilliputaner drin saß und diesen Roboter bedient hat. Der mechanische Türke. Da merkt man dann schon, in welche Richtung das Ganze so ein bisschen geht. Also es wird hier darauf hingewiesen, dass vieles sehr ähnlich klingt, dass teilweise mit von verschiedenen Accounts die gleichen Geschichten erzählt werden, mit wenig Abweichung. Und das halt vor allem sich gerade bei den aggressiveren Sachen halt die türkische Minderheit in Deutschland ganz schön hervorgetan hat und halt vor allem auch die nationalistischen Sachen, die Pro-Erdogan-Sachen in die Diskussion gedrückt hat. Ja, ist dieser Rassismus, wenn man Erdogan nicht mag, das ist ja grundkartoffelisch und böse. Also ja, wie gesagt, ganz interessant, dass mal jemand aus einer anderen Richtung auf den Hashtag schaut. Aus unserer Richtung so ein bisschen. War das auch von mir? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, war von mir, ich habe ihn nur gerade nicht erkannt. Das ist ein Artikel, den ich ausgewählt habe, weil der zeigt, dass halt auch wieder einer unserer Lieblings-Social-Justice-Apologeten auch hier wieder mitmischt. Es gibt eine Hashtag-Aktion, wer wird also auf jeden Fall aktiv werden? Der gute Luca Hammer. Seines Zeichens angeblich Datenanalyst, meiner Meinung nach eher sowas wie ein Datenpropagandist. Und er hat natürlich wieder seine tollen Grafiken gemacht und hat ausgewertet, wie das, also das einen Moment lang konnten die ungestört vor sich hin jammern und dann kamen die bösen Rechten und welche bösen Rechten und wie viele waren da und wie weit sind die Blasen auseinander, der übliche Kram. Muss mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob der da die Bilder gefressen hat im Archiv. Weiter unten sind diese Grafiken vom Herrn Hammer. Ah, die Grafik ist leider nicht anklickbar. Ich finde es schade. Ja, man kann sie. Schöne Bläschen. Nee, hier sind sie auch raus. Also es sind die üblichen, wer sich's anschauen will, kriegt ja in den Shownotes dann. Okay. Ja, Perspective Daily ist ja lustigerweise auch ein Laden, bei dem auch der Herr Chan aber schon geschrieben hat. Der Erschaffer von dem ganzen Blödsinn. Eieiei. Und ja, hier sieht man auch, dass Perspective Daily offensichtlich dabei geholfen hat, das Ding groß zu machen. Und am Abend kommen die Hater. Ja, weil die tagsüber arbeiten. Hause erst, ha? Die haben nicht wieder Zeit, oder wie? Außerdem, ich muss dazu sagen, die ganzen Grafiken vom Luca, also die überzeugen mich nicht. Da kann man mehr oder weniger alles reininterpretieren. Und meist finde ich sogar, dass die nicht so ganz das unterstützen, was der versucht, da irgendwie auszudrücken. So wie in dem Fall. Ab 17 Uhr kommen die Hater. Ja, warum wohl? Kommen da nicht vielleicht auch Kritiker? Ich würde eher sagen, da kommen die normalen Leute. Du willst sagen, Ali Chan, Malcolm Ohanwe und Perspective Daily sowie Ash sind nicht normal. Gerade Ash jetzt da auch noch so groß. Vielen Dank. Gerade eine von den richtigen Hassschleudern. Ihr werdet es nie lernen. Immer noch nicht geladen. Verdammte sozialistische Verhandler. Ja. Das war von dem Blog erste... von der Katharina Nockun, ehemals Piratenpartei und Campact. Nockun. Jetzt glaube ich, Kollegin von von der, na, wie heißt die bleichste Frau aller Zeiten, die wir bei Republika auch gesehen haben. Nee, noch bleicher. Bizarek? Nee, englischer Raum, Anti-Gamergate, wurde angeblich, wurde ihre Mutter geswattet von Gamergate. Oh, Carolyn. Ja, Carolyn Sindlust, genau. Die Frau Nutzen schreibt übrigens auch für das Handelsblatt im Moment. Okay. Ja, ich glaube, das hat sie auch schon länger gemacht. Das war zumindest, als ich noch in der Piratenpartei war, haben da immer häufiger Leute beim Handelsblatt geschrieben von der Piratenpartei. Also, weiß ich nicht. Okay. Aber vielleicht ist das auch wieder mal was anderes, was Neues. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich dachte, also ich hatte gleich so die Assoziation zu Laser Sushi und dass die ja da auch mal einen Stint machen durfte. Das Handelsblatt braucht wahrscheinlich irgendwen Progressiven halt. Nee, ich glaube, so ist es eher nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde diesen Absatz hier finde ich einfach nur bemerkenswert. Der eigentliche Feind der Gaulands und Höckes ist nicht der Islam, es sind vielmehr die Errungenschaften der Aufklärung. Sehr schön. Wie viel muss eigentlich schon kaputt sein, wenn die Debatten darum kreisen, ob man nicht schon zu viel Gleichberechtigung gibt? Ist Genderwahn, wenn man gleiches Geld für gleiche Arbeit fordert? Ist übrigens die Dame, als sie noch Piratenpartei war, so, war sie so schlimm auf jeden Fall nicht drauf. Also ich habe das Gefühl, sie wurde so ein bisschen weich gekocht mittlerweile. Ja, sind konzentrierte Lager wirklich eine Formulierung, die man als deutscher Innenminister wählen sollte, bla bla. Seit wann ist Asyltourismus überhaupt für ein Wort? Ja. Ja, ich finde das so lustig. Vor allen Dingen Islam und Aufklärung. Also, ich meine, ja, Islam ist ja die Aufklärung oder was? Und wenn man das nicht mag, dann ist man Feind der Aufklärung. Ja. Also, wenn überhaupt, sieht man ja im Mittleren Osten eine ständige Rebellion gegen das, was der Rest der Welt die Modernen nennt. Also, das sieht man da im Grunde. Also, auch der IS ist eine Bewegung, die einfach nur zurück ins Mittelalter will, das war's. Aber ja, Islam ist aufgeklärt. Tja, ich meine, man kann über die AfD sagen, was man will, aber sie hat kein C für christlich im Namen. Und in der AfD ist kein einziges Mitglied der NSDAP, alle anderen Parteien haben sowas. Ja, also, sie hatten sowas. Hatten sowas, ja. Gut, die Piratenpartei meines Wissens nach hatte auch kein Mitglied aus der NSDAP. Ah, sicher? Also aus der NPD vielleicht, aber bestimmt nicht aus der NSDAP. Das google ich gleich. Okay. Das hat aber eher biologische Gründe, glaube ich. Naja, das Doppeleinhorn ist wieder da. Haben die wieder Geld bekommen? Ich glaube schon. In einem virtuellen Land unserer Zeit lebte einst hinter den glitzernden Regenbögen und den himmelsfarbenen Flüssen eine Herde voller fabelhafter Wesen. Diese ernährten sich von der Liebe und dem friedvollen Miteinander der Menschen, die ihre Welt zum Blühen brachte. Die Menschen wussten von den Wesen, auch wenn sie ihnen noch nie begegnet waren. Die verschiedenen Farben und Meinungen der Menschen ließen die glitzernden Regenbögen in wunderschönen Farben erstrahlen. Doch eines Tages überschatteten Hass und Lüge den bezaubernden Lebensraum und die Regenbögen verblassten immer mehr. Die Herde hatte nur noch ein einziges Neugeborenes, ihre letzte Hoffnung für die Zukunft. Es schien ohne Furcht geboren zu sein und entschlossen, Hass, Hetze und Intoleranz in der Menschenwelt zu bekämpfen. Ich glaube, das reicht. Ja, es reicht. Also ich bin mir nicht so ganz textsicher, aber hat er hier den Text von Wo die wilden Kerle wohnen angepasst, also dieses Kinderbuch? Oh, das könnte ich jetzt nicht sagen. Bin ich jetzt kein Experte für diese Bücher, nee. Also das fände ich sowieso höchst problematisch, weil der Autor von diesem Buch hat auch einen gewissen Hintergrund, den gewisse Anti-Gamergate-Aktivisten auch irgendwie so hervorgebracht haben, immer wieder. Ja, das hat mich gerade irgendwie daran erinnert. Ich finde es schön, dass das Doppeleinhorn wieder Geld bekommen hat. Das ich finde es aber nicht schön, dass es das für so zweitklassigen Scheiß raushaut. So wird Demokratie gelebt, Leute. Ja. Wer das nicht mag, der setzt die Axt direkt an die Demokratie. Zitat Sönke Rix, SPD-Bundestagsabgeordneter. Also ich finde, der hat einen schönen Hut auf. Das immerhin. Ja, aber den hatte Sherlock Holmes auch schon auf. Und das Horn, ich sehe nur eins. Vielleicht liegt es auch komisch, das Horn von dem Vieh. Die haben die es noch nie hinbekommen, ihren eigenen Merchandise-Plüschtier-Doppel-Einhorn herzustellen? Das wahrscheinlich nicht, nee. Ich glaube, sie brauchen mehr Geld, ha? Und Hashtag Free Speech. Ja, Hashtag. Oh. Free Speech, no hate. Ja, das hier ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs, wo es darum geht, dass die Eltern von einem verstorbenen Kind haben darauf geklagt, dass Facebook den Zugang zu dem Konto von ihrer Tochter geben soll. Und sie haben irgendwie in erster Instanz haben sie Recht gekriegt, in zweiter Instanz haben sie nicht Recht gekriegt und jetzt hat das Bundesgerichtshof hat gesagt, dass das hat ihm wieder Recht gegeben und das ist so ein bisschen interessant an dieser Sache ist, also hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, der da relativ vom Fach ist. Zum einen hat also jemand halt eben gemeint, das wäre so ein bisschen so ein Fall, wo die Politik eigentlich gerne möchte, dass das so gehandhabt wird, aber man kann keine Gesetze machen. Aber jetzt gab es halt eher so ein Urteil und da freut man sich dann, weil da kann man sich jetzt noch richten, obwohl es kein Gesetz gibt. Und zwar wird hier drin halt so ein paar erbrechtliche Sachen jetzt geregelt, die quasi besagen, dass dein Konten bei sozialen Medien quasi auch Sachen sind, die man sozusagen erben kann, beziehungsweise wo Leute drauf Zugriff bekommen können, die da irgendwelche Interessen in Erbfällen verfolgen. Also theoretisch, jetzt in diesem Fall betrifft es zwar halt die Familie, weil die halt irgendwie wissen wollen, ich glaube, es hat irgendwas mit einem Suizid zu tun oder so, und die wollten da irgendwie schauen, was die für Nachrichten geschrieben hat oder so. Kann man ja auch alles nachvollziehen. Das heißt, dass ich kann meinen 4chan-Gold-Account an meine Tochter vererben. Ja, naja, also prinzipiell könnten irgendwelche Leute, bei denen du Schulden hast oder so, sagen, dass sie in deinen 4chan-Gold-Account reinschauen möchten, weil sie ein berechtigtes Interesse daran haben, quasi da reinzuschauen. Huh. Also das ist halt eine von den Sachen, die dieses Urteil, von den Implikationen, die dieses Urteil halt eben auch hat, so wie das halt eben geschrieben ist. Also da steht halt explizit drin, dass das halt alle Leute, die da ein Interesse dran haben, ist natürlich auch beschrieben, was solche Interessen sein können, beziehungsweise es ist, also meines Erachtens nach, ich bin natürlich jetzt kein Jurist, aber meines Erachtens nach ist es nicht besonders genau definiert, aber es gibt da halt so eine Aufzählung von 3-4 Sachen. Müsste jetzt mir ein Jurist sagen, ob die ausreichend ausdefiniert sind, diese Begriffe, die da drinstehen, dass man da sagen kann, dass es klar ist, worauf sich das bezieht, aber auf jeden Fall ja, Interesse. Und das sind halt auch also ohne das Urteil zu kennen, ich habe das nur im Vorfeld mal mitbekommen, dass darüber entschieden werden sollte. Da geht es unter anderem darum, wenn eine Person, also einer der Punkte, warum es hier mal angestoßen wurde, war, dass wenn eine Person verstirbt, ja teilweise die Social Media Accounts immer noch aktiv sind und ja, keiner hat die Passwörter, wie bekommt man die Passwörter? Was geschieht mit den Accounts? Sollen die ausgeschaltet werden? Sollen die automatisch gelöscht werden? Das ist halt alles noch nicht so richtig geregelt. Und also ich habe das jetzt noch nicht gelesen, aber ich glaube, das war halt auch einer der Gründe, warum darüber jetzt halt im Endeffekt geurteilt werden musste. Ja gut, davon habe ich halt jetzt eigentlich noch gar nichts. Ich persönlich kenne auch noch jemanden, der ist vor einer gewissen Zeit gestorben. Der Facebook-Account von dem ist immer noch online. Also davon habe ich jetzt in diesem Urteil eigentlich gar nichts gelesen bisher. Ich habe es mir jetzt auch noch, ich habe es nur überflogen, weil es ist ja auch relativ lang und ich habe das gestern erst mitbekommen. Aber das scheint jetzt hier in diesem Fall halt nicht das Problem zu sein. Es geht konkret halt eben um Zugriff, um halt nachzugucken, was da so an privaten Dingen halt passiert ist. Und das ist auch noch ganz interessant. Also die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, hat eben gemeint, dass sie auch eine interessante Definition von, was halt eben privat und nicht privat auf, also welche Daten jetzt personenbezogene Daten sind in diesem sozialen Netzwerk, dass halt auch eben auch hier zum Teil mit drin definiert sein soll oder jetzt neu definiert sein soll in diesem, aber das kann ich jetzt so noch nicht bestätigen, die Sachen, die ich da drin jetzt gelesen hatte. Also es gab da halt schon Unterscheidungen, aber so wie mir das erzählt wurde, klang das eher so nach dem Motto, ist jetzt alles quasi nicht mehr persönlich, was man da reinschreibt. Aber so habe ich das jetzt nicht verstanden, was ich jetzt gelesen hatte. Das war mehr so eine Unterscheidung zwischen, es gibt halt Bereiche auf dieser Seite, Facebook oder so, die man da nicht zuzählen kann. Aber es gibt halt andere Bereiche, die man zuzählen kann, was ja halt durchaus Sinn macht, wenn man sich jetzt überlegt, irgendwelche Sachen, also bei Twitter zum Beispiel, was man daraus twittert, ist ja im Prinzip auch öffentlich. Aber irgendwelche Direktnachrichten sind ja jetzt nicht öffentlich. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, da hieß es, dass Facebook den Account von dem Mädchen nach Hinweisen Dritter, dass sie verstorben ist, in so einen, so einen Freeze-Modus geschaltet hat. Das heißt, dass der ist zwar weiterhin da, aber man kann halt nichts mehr auf der Seite posten oder ähnliches, sondern ich glaube, nur noch Follower können irgendwie was schreiben. Ja, also Und meines Erachtens. Also den ansonsten. konkreten Sachverhalt hier kenne ich jetzt nicht. Ich dachte auch, es hätte den Hintergrund mit jemandem, der halt verstorben war und was halt dann, wie halt die Zugriffssachen sind. Vielleicht ist es auch ein total anderer Fall. Nee, das ist ja auch rechtlich kann das ja durchaus die Intention dieser Geschichte sein, dass man das auch klären möchte. Ja, es zählt ja Ja, aber in diesem so. Fall ging es konkret darum, dass sie halt eben Zugriff auf die Sachen haben wollten, die man normalerweise in diesem Profil jetzt nicht sehen kann. Um halt eben zu gucken, ob es irgendwelche Rückschlüsse darauf gibt. Ich weiß nicht mehr, ob das klar war oder unklar mit dem Suizid, aber irgendwas mit Suizid war da auf jeden Fall und deswegen wollten sie ja halt Zugriff auf dieses Konto haben. Und das Interessante an diesem Urteil ist halt auch nicht wirklich jetzt dieser konkrete Fall, sondern es sind halt eben die Implikationen von diesem Urteil, weil da jetzt natürlich lauter Sachen halt geregelt wurden in Bezug auf irgendwelche dritten Parteien oder so. Also dieses Interesse, da halt drauf zu gucken, das bezieht sich jetzt nicht nur auf irgendwelche Blutsverwandten oder so. Es kann halt eben auch sein, dass irgendwer dann ankommt und sagt so, ja, hier, der schuldet mir noch Geld. Und jetzt muss ich dann mal gucken, ob er sich vielleicht mit irgendwem unterhalten hat auf seinem Facebook-Konto darüber, dass er mir noch Geld schuldet oder so. Irgend so ein Sozusagen, Kram. dass man bei einem Ali-Symbole in die privaten Nachrichten reingucken könnte. Im Chat sagt der Zuschauer AL gerade, es ging darum, ob das Telekommunikationsgeheimnis Vorrang vor dem Erbrecht der Eltern hätte. Ja, genau, Facebook hat das gesagt steht. ja und das BGH hat gesagt nein. Ja, genau, das ist Also, auch eine von den Sachen, die schön. hier auf jeden Fall mit drinstehen, ja, das ist richtig. Aber prinzipiell im größeren Sinne geht es halt generell darum, ja, also nicht nur um diesen konkreten Fall jetzt, sondern dieses Ding buchstabiert halt auch noch raus, dass dass so ein soziales Netzwerkkonto quasi so ist wie ein Schließfach oder so, wo man ja eventuell auch halt eben Zugriff drauf bekommen kann und auch nicht nur die Leute, die jetzt direkt Angehörige sind, Zugriff drauf bekommen kann in irgendwelchen Erbrechtsfragen. Ja, also den Teil kann ich jetzt, also ich muss es mir auch nochmal durchlesen. Ich finde es ja interessant, wenn es da jetzt Entscheidungen gab. Aber es ging wohl auch um Drittansprüche, weil halt geklärt werden musste, beziehungsweise es war unklar, war es ein Suizid oder war es kein Suizid? Und da war wohl noch eine weitere Person dran beteiligt, nämlich der U-Bahn-Fahrer, der halt auch eventuell rechtliche Konsequenzen hätte tragen müssen. Und deswegen gab es da ein Interesse daran, das zu klären. Okay. Es ist schon recht komplex. Ich lese es mir nochmal durch. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, wurde ich darauf hingewiesen von jemandem, der sich mit solchen Sachen ganz gut auskennt wohl. Kommt in die Quellen, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal ganz durchlesen. Am Bundesgerichtshof gab es doch jetzt auch eine Presseartikel darüber, dass es bei der Volksverhetzung zu einer Entschärfung kommt. Aber ich konnte es mir nicht durchlesen vor der Sendung. Es kommt beim nächsten Mal auch dran. Also gab es ein Urteil für die Meinungsfreiheit. Also, ja. Ja, hier das postkoloniale Treibhaus habe ich ausgesucht wegen eines wunderschönen Satzes, den ich gerade suche. Wer hierzulande als eine Person of Color gegen Rassismus kämpft, mag leicht vergessen, dass er oder sie aufgrund der Beteiligung an der hiesigen Wirtschafts- und Lebensweise zugleich Teil einer globalen weißen Täterschaft ist. Wer die Dinge derart zusammendenkt, sieht, rein Weg aus individueller Betroffenheit oder Opferschaft Politik abzuleiten, ist ein Ansatz von begrenzter Reichweite. Also, wenn du hier lebst, wirst du als Person of Color praktisch ein Weißer, lese ich daraus. Also im globalen Ding. Aber hier bist du immer noch unterdrückt. Aber deine Privilegien sind so stark, ja, dass du sofort weiß wirst, wenn du über die Grenzen gehst irgendwo. Ja, du profitierst ja immer noch von der White Supremacist, Sexist, Patriarchal, Capitalist Society. Weißt du? Also. Es ist halt geil. Täterschaft, ja. Der weiße Mann beutet alles aus. Taz schreibt, Weiße müssen mit jedem Mittel vom Angesicht der Erde getilgt werden. Und ja, niemand findet dabei irgendwas Doofes. So. Ist ja alles postkolonial. So. Ihr solltet nun mal kritische Geografie genauer angucken, dann wüsstet ihr, dass sie recht haben. Weißt du? Wir brauchen eine Vision von Respekt und von Teilen im globalen Maßstab. Es muss die Vision eines machbaren Teilens sein, das prinzipiell akzeptabel ist. Was heißt, jene, die sich dennoch widersetzen, sollten möglichst wenige Gründe finden, in Faschismus zu verfallen. Nur durch ein solches Teilen finden wir Antworten auf die Angst, die in diesen Monaten die Hand auf unsere Schulter gelegt hat. Jene, die sich dennoch widersetzen, sollten möglichst wenige Gründe finden, in Faschismus zu verfallen. Ich weiß nicht genau, was für eine Scheiße er damit sagen will. Na, Faschismus. Aber, ja. Ist doch klar. Faschismus, Faschismus, Faschismus, Rabulistik. Faschismus. Ja. Faschismus, Faschismus. Alle fallen in den Faschismus. Oh. Die Frau Katrin Wesling ist ein intellektueller Überflieger, der uns auf Bento die frohe Kunde des Fühlens übermittelt. Und sie ist der Meinung, dass da alle raus aus ihrer Timeline sollen, weil bestimmte Menschen sagen Dinge, die ihr nicht passen, und sie würde gerne alle umerziehen und schafft es aber nicht. Und dann gibt sie lieber auf und sie schreibt uns darüber, über ihr Leiden und Wirken in den sozialen Medien. Der Artikel wurde 137 Mal geteilt und sie nennt die Leute generell Björn. Also alles sind Björns und keine Bernds, was ich auch nicht verstehe. Die Leute hören KenFM oder mögen Pegida oder die Netzfrauen. Und, die Netzfrauen, oh Gott. Die sind Antifeministinnen wahrscheinlich dann, ja. Antifeminismus geht ja auch auf den Keks und die Björns sind überall. Und früher konnte auch man in bei den Netzfrauen, ja. Ja, ja. Und früher konnte man den Björns ja aus dem Weg gehen und heutzutage sind die Björns überall und ja, also. Ja, bringen sie alle um. Say live. Deutschland ist ja eine GmbH. Also sagt sie, dass die anderen sagen und so. Ja, und da gibt es noch versteckt. Und Meinung ist Meinung. Und dann gibt es doch die versteckten Björns, die mit Suggestivfragen und immer kritischeren Kommentaren nerven und nerven und nerven. Und was ist mit den Männern? Ist zum Beispiel eine davon, wenn es gerade um die Benachteiligung der Frau geht. Ihre selbst erklärte Aufgabe ist zu nerven. Jeden. Das ist wirklich fühlen in Großbuchstaben, aber hallo. Aber nur fühlen, nichts anderes. Probier's mal mit Denken. Bento. Ja, kommen wir nun zu schwulen Fröschen. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Der Artikel hat es tatsächlich nicht reingeschafft. Das Paper zu den schwulen Fröschen. Ja, für Alex Jones. Die Geschichte mit den schwulen Fröschen ist ja echt. Also es gibt ein wissenschaftliches Papier über ein Pestizid, was halt dazu führt, dass Amphibien ihre Sexualität verändern. Also. Ja, aber steigen wir doch erstmal ein. Worum geht es hier in dem Fall? Es geht um Alex Jones, und Alex Jones ist auf sehr vielen Online-Plattformen in einer, ja, man kann unterstellen, dass es eine konzertierte Aktion gewesen ist, nachdem verschiedene Medien sich über den beschwert haben. Also auf YouTube und Facebook und verschiedenen anderen Plattformen, sogar auf YouPorn, aus welchem Grund auch immer, ist okay. der gesperrt worden nach dieser Kampagne. Ja. Interessant ist auch direkt hier in dem Artikel, meinen die, dass der Alex Jones den QAnon feiert, der jetzt gerade auch durch die Medien durchgeht? Und ich bin jetzt nicht absolut im Bild, aber ich dachte, dass Alex Jones QAnon nicht feiert. Ich weiß aber auch nicht so genau. Ich habe jetzt da nicht die größte Interesse, direkt dran zu bleiben. Allerdings, was interessant ist... Was ist jetzt ein QAnon? Ich weiß von nichts. Ein LARPer auf 4chan, der postet, dass er Insider-Informationen hat, und manche Leute feiern ihn, und er schreibt halt Suggestivfragen, die Leute interpretieren da wahnsinnig viel rein, und ja, aber weiter unten wird halt auch wieder unser alter Freund aufgegriffen, wie heißt er noch gleich, Richard Gutjahr, den kennen wir noch aus einem Sonderstream. Triumph des Schillens. Genau. Und allgemein schreibt man halt hier, dass das ja alles Hasssprache ist. Ob jetzt von wem wurde er in Deutschland attackiert? Ich weiß gar nicht. Wischnewski oder so hieß er. Genau, Wischnewski und Alex Jones ist Haram und Wischnewski ist Haram. Und das war gut. Das ja, wobei der Wischnewski werden. Ja in zweiter Instanz sogar gewonnen hat. Hm. Ja. Wer hat denn den Artikel hier eingereicht? Ich. Dann erzähl du mal, ich würde nämlich ganz gerne noch mal so ein bisschen in den Hintergrund vom Alex Jones gehen für 5 Minuten, weil ich glaube, den kennen viele Leute nicht. Oder nur die Memes. Und ein bisschen Substanz hat es schon, und also red du erst mal. Ja, das meiste zu dem Artikel habe ich eigentlich schon gesagt. Also man subsumiert halt hier sozusagen die Meinung, dass halt aufgrund der Berichterstattung, wie sie der Jones dann so von sich gibt, es zu Belästigungen gekommen ist und man deswegen halt da ordentlich gehandelt hat, dass man den Jones halt die Existenz halt kaputt macht. Und ist halt alles Hasssprache. Und Jones ruft ja nicht direkt zu Gewalt auf, aber Menschen, die seinen Informationen folgen, begehen böse Dinge. Und das Problem dabei ist halt, egal welche politische Berichterstattung, ob seriös, unseriös, egal was es ist, es gibt überall irgendjemanden, der einen Koller bekommen hat und irgendwelche Menschen verletzt hat. Und sozusagen das dran festzumachen, dass so politisches Schlagwort XY oder bestimmte Thematiken nicht ansprechen darfst, weil es zu Gewalt führt, ist halt Humbug, weil halt, es gab in den USA auch einen Amoklauf-Typi, der halt geschrien hat für freie Rede. So. Die Free-Speech-Leute haben auch ihr Fett weg. Und genauso gibt es einen von den Young Turks, der dann Leute über den Haufen geschossen hat. Also es ist, ich weiß nicht, man macht hier einen riesen Fass auf und feiert das halt, dass eine Person weniger halt mit ihrem Medienschaffen die Meinungsvielfalt bereichern kann. Ja. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob irgendjemand von der ganzen Alex Jones Sache irgendjemand mal angeschossen hat oder so. Das mit den Young Turks, das weiß ich jetzt auch nicht. Wer war denn das? Wer hat denn da jemanden angeschossen? Ja, ich nehme mal Evil meint Evil Roger wahrscheinlich. Der hat ja Young Turks geguckt, aber jetzt keiner von den Leuten, die bei Young Turks gearbeitet haben. Und da gab es auch einen. Also nicht von den Young Turks, aber der Typ, der bei dem Baseballspiel auf Republikaner geschossen hat, der hat doch auch Young Turks geschaut. Ach so. Also ich meine nur, es gibt in jedem politischen Lager Leute, die einen an der Waffel haben. und ja, Gewalt feiern. Und viel von dem Alex Jones-Kram ist auch richtig übler Schwachsinn. Also. Ja. Ja, viel, da, so, ich weiß jetzt nicht, wenn du kurz fertig bist, dann wollte ich sagen, vieles, was hier bei, ja, wenn wir über Alex Jones reden, müssen wir erstmal darüber reden, worüber reden wir. Wir reden nicht über die Person Alex Jones, die ja als Meme überall erscheint, sondern wir reden über die Organisation InfoWars, ja, oder besser gesagt, die Firma Free Speech Systems LLC, ja, das ist eine Firma, die der Alex Jones gegründet hat und wo halt wirklich sehr viele Leute auch bei arbeiten. Ja, die, das, was der macht, ist nicht sowas wie ein ganz normaler YouTube-Kanal, sondern der hat eine Radioshow, die in Amerika auch fast in allen Staaten syndiziert wird über andere Radiokanäle, die das Programm von dem ausstrahlen. Da verdient er sein Hauptgeld mit. Ja, ob der auf YouTube zensiert wird, ist dem unterm Strich egal, würde ich sagen, ja, weil der verkauft seine komischen Medizin- und Prepper-Präparate und ja, der dritte Weltkrieg kommt und deswegen baut euch einen Bunker und da macht er sein Geld mit und das kann man alles kritisieren und er macht halt eine Mischung aus Nachrichtensendungen, wo er die Nachrichten total dramatisiert. Ja, nehmen wir mal das Beispiel, was vorhin kam mit den Fröschen. Ja, es gab halt eine Studie, wo gezeigt wurde, okay, bestimmte Chemikalien und Pestizide bringen Frösche dazu, dass sie halt nicht mehr, ja, dass sie sich nicht mehr reproduzieren können, ja, und alle nur noch irgendwie weiblich werden, ja. Und der Alex Jones, beziehungsweise mit der Plattform, hat das halt so weit ausgebreitet, dass er sagt, ja, das mit den Fröschen, das ist ja nur ein Indikator, das machen halt irgendwelche Kräfte, um die Bevölkerung zu schwächen, weil die uns vernichten wollen. Das ist eine totale Übertreibung aufgrund von einer Nachrichtenmeldung. Und da würde ich mal sagen, viele ganz normale Nachrichtensender machen das heute ganz genauso. Die nehmen einfach irgendeine Meldung und skandalisieren die, vielleicht nicht so extrem wie der Alex Jones, aber die Methodiken, die sind schon relativ ähnlich. Ja. Dann ist der Alex Jones nicht der Einzige. Ja, der hat sehr, sehr viele andere Nachrichten-Anchors, die wirklich, also teilweise sind die wirklich seltsam und reden nur über Aliens und irgendwelche komischen paranormalen Phänomene, aber teilweise sind das auch tatsächliche Journalisten, die halt wirklich ordentliche Themen recherchieren, natürlich immer mit dem Spin so, ja, hier, es gibt eine Verschwörung und die einen sind gut und die anderen sind böse und was auch immer, ja, aber an sich reden die über normale Nachrichtenmeldungen, ja, geopolitische Nachrichtenmeldungen, die ja, die einen Kern in einem Fakt haben und nicht irgendwas von wegen, ja, ich wurde von Aliens entführt oder so. So wird es ja meist dargestellt. Ja, ich würde sagen, 50% von dem, was Alex Jones macht, ist halt wirklich total skandalisiert und übertrieben. 20% sind halt irgendwelche Nachrichtenmeldungen, die tatsächliche Nachrichten sind. Und 30% ist irgendwas, was die Leute dazu anleiten soll, Sachen zu kaufen, die dort verkauft werden. Ja, seien das irgendwelche alternativen Medizinpräparate, seien das Waffen oder Lebensmittel für den Fall, dass der dritte Weltkrieg kommt. Ja, ja, aber einen guten Punkt. Man muss Alex Jones halt wirklich so verstehen, eine Sache muss ich noch dazu sagen, das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, kann man in Deutschland nicht so ganz nachvollziehen, weil der halt ein Genre bedient, was es hier in Deutschland nicht gibt und das ist halt das Talkshow-Radio. Ja, also das ist ein amerikanisches Format, was halt, wo halt Leute die ganze Zeit labern, so wie hier, ihre Meinung sagen, aber halt auch wirklich, wirklich auf den Tisch hauen und auch wirklich übertreiben und die Zuhörer wollen das haben. Ja, es ist eine absichtliche Form der Übertreibung, die halt beliebt ist. Wer sich wirklich mal dafür interessiert, wie Alex Jones entstanden ist, dem empfehle ich mal, sich mit einem Herrn zu beschäftigen, der heißt Milton William Cooper. Der ist im Jahr 2001 gestorben. Da verlinke ich in den Kommentaren einfach mal den Wikipedia-Artikel, da kann man sich ja mal durchklicken und weiterklicken. Ich finde es einfach sehr interessant, wie Alex Jones zu dem geworden ist, was er heute ist. Und nebenbei gesagt, dass er geblockt wurde auf den ganzen Social-Media-Seiten. Das tut dem überhaupt finanziell gar nicht weh, weil der hat seine Radiosyndikation, der hat seine Webseiten, wo man sich anmeldet für einen monatlichen Beitrag, der hat seinen Online-Shop, ja, der hat das ist ein Unternehmen. Ja, Alex Jones ist nicht eine Privatperson. Alex Jones ist halt, ja, Free Speech Systems LLC. Wobei halt gar nicht wehtun, ich weiß auch nicht. Dann wäre er ja nicht nie auf YouTube draufgegangen. Also er hat es so gemacht, ob es jetzt stimmt oder nicht, er hat das geschickt marketingtechnisch genutzt und gesagt so, hey, das war super Marketing für mich, seitdem habe ich 5,6 Millionen neue bezahlende Subscriber. Ich bezweifle mal, dass es so ist, sage ich jetzt einfach mal, aber wie gesagt, dass er auf YouTube gesperrt wurde, tut ihm auf gar keinen Fall weh. Die paar Sachen, Werbeeinnahmen, die er da bekommt, naja, ne? Von dem Alex Jones will überhaupt nicht verteidigen. Ich möchte nur mal ein bisschen, man kennt ihn ja nur als Meme, der dauernd rumschreit und so weiter. Und das wird ihm einfach nicht gerecht. Ja, es ist ein Geschäftsmann und der macht viel Blödsinn und ich finde den auch nicht super. Aber man muss es halt mal ein bisschen abseits von diesem Meme sehen, um zu verstehen, das Phänomen von Alex Jones ist schon interessant. Ja, auch wenn man nicht. Ich mag Axel Stoll trotzdem immer noch lieber und. Wenn er nicht nach Aldebaran abgereist wäre, wäre er auch so groß wie Jones inzwischen. Ja. Von dem Milton Cooper habe ich mir, wie alt war ich da, 12 oder 13, habe ich mir die apokalyptischen Reiter gekauft. Liegt heute noch auf meinem Keller irgendwo in der Kiste rum. Das war ein gutes Buch. Tja, Milton William Cooper. Ja, aber ich, keine Ahnung, ist halt auch Humbug. Also so, ich. Ja. Es geht ja, wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass es alles wahr ist, was gesagt wird, sondern dass es halt ein gewisses Format ist, was man hier in Deutschland einfach nicht kennt. Ja, und deswegen kann man das hier nicht so gut bewerten, was der Alex Jones da wirklich macht. Ja. Ich finde halt auch, das Ding ist, sowas wie Alex Jones, ja, meine Güte, wenn du jetzt in Politik ziemliches Interesse hast, dann ist sowas wie Alex Jones halt ein Stück weit politische Unterhaltung. So, mir tun die Leute jetzt leid, jetzt da wirklich das alles glauben oder so, aber ich finde es halt manchmal ganz lustig, den anzugucken. Nicht, weil ich es jetzt feiere, aber einfach, das ist halt weiß ich, so ein bisschen so ein Abschalten, immer noch ein bisschen politisch, aber halt, oh mein Gott, the globalists are coming for you, so meine Güte. Ja, und halt, um's nochmal zu sagen, der Alex Jones macht halt im Endeffekt auch nicht viel anderes Sachen, als die meisten Nachrichten mittlerweile machen. Der nimmt irgendwas, was sich in den Kram passt und skandalisiert das. Ja, das machen die normalen Nachrichten nicht anders, nur der übertreibt halt nochmal ein paar Stufen höher. So. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Zensuraktion auf den Social Medias, ich habe im ersten Moment einfach gedacht, so ja, vielleicht wollen die Leute einfach nicht, dass sich die Leute wirklich mal den Alex Jones angucken und gucken, wie strukturiert er seine Nachrichtensendungen und wie bereitet er die Nachrichten auf, weil, wie gesagt, er übertreibt sehr stark, aber es unterscheidet sich nicht wirklich von den normalen Nachrichtensendungen, großartig, von der Methodik her. Außer, dass er halt total übertreibt. Ja. Und von den Globalisten fabuliert. Ja, aber wie gesagt, die Methodik. Die Studie mit den Fröschen. So, hat er halt total aufgeblasen. Ja, genauso gut könnte man diese Studie nehmen und sagen, oh, ja, keine Ahnung, wir müssen ein neues Umweltgesetz erlassen oder wir müssen 15 ja, neue Froschbrücken bauen. Die Sache mit den Fröschen bauen, regt sich ja keiner auf. Ja. Meine, die Leute regen sich ja mehr auf über diese ganze... dass irgendwelche Leute, die bei irgendwelchen Amokläufen zu Tode gekommen sind, nur irgendwelche Schauspieler gewesen sein sollen oder so. Da regen sich ja, Leute also ich möchte drauf. Da wirklich den Alex Jones auch nicht verteidigen, weil ich das gar nicht so weiß, aber so wie ich das mitbekommen habe, war es tatsächlich so, dass es nur eine Person war von 20 Leuten, die halt in diesem Network von ihm arbeitet, die wirklich auf diesem Thema rumgeritten sind und hinterher hat er den auch gefeuert und hat gesagt so, ja, okay. Ich persönlich habe da gar nicht drüber geredet, das waren halt nur die. So. Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber ich verfolge jetzt mal weiter nicht so genau. Text. Ihr könnt mich gern korrigieren. Was ist das jetzt hier? Ja, es war von einem Freie Rede Index on Censorship NGO, die das halt auch verurteilt, dass Alex Jones freie Rede eingeschränkt worden ist. Die sind halt eine NGO, die da ein bisschen Autorität in der Richtung haben. Und hier Nick Monroe, der hat, also weil es halt rumging, dass Alex Jones, also dass es halt ein Domino-Effekt war und plötzlich war es kein Domino-Effekt, sondern ein Typ von Right Wing Watch hat halt ja, sich dafür eingesetzt, dass Spotify halt Infowars runternimmt. Und die haben halt ein Interview von ihm gepostet, also hier bei Salon. Und da gab es einen interessanten Teil. Why did you decide to target Spotify? Alex Jones is being distributed all over, as we've come to realize. I'm not sure. It was really a calculated effort. I use Spotify to listen to music while I work. I noticed they had a podcast section, so I was looking through that. When I found InfoWars, I was surprised, mostly because of my own experience. Someone who has a podcast, aside from my work with Right Wing Watch, I experienced a personal struggle to get Spotify to list my own podcast. I guess I was a little bit offended that Alex Jones was able to get on air and I wasn't. Was halt auch lustig ist, der Typ hat selber einen Podcast und er meinte, dass, ja, I was offended, also er war halt hier outgeraged darüber, dass Alex Jones dort ist und er nicht. Und er hatte halt Probleme, dort mit seinem Podcast unterzukommen, was halt geil ist. So. Tja, wenn wir schon über Jared Holt reden, der Jared Holt hat ja quasi eine Liste von Abschusskandidaten, wo halt nicht nur Alex Jones draufsteht, sondern auch, ja gut, ich meine so Namen wie Milo Yiannopoulos und andere konservative Amerikaner, aber halt auch so Leute wie der Chris Reagan oder Sargon of Akkad und solche Leute. Ja, und ja, ich meine, wenn er tatsächlich so gut vernetzt ist, dass er sowas durchbringen kann, dann frage ich mich, wie weit die Liste jetzt mal runtergehen. Warten wir mal ab, ne? Ist ja alles noch nicht so lange her, dass das passiert ist. Ja, aber Chris Reagan, Sargon of Akkad, das sind ja auch Alt-Right-Leute, also. Ja, also, aber ich meine, die kann man mit Alex Jones beim besten Willen nicht vergleichen. Ja, doch. Wenn man Alex also dieser mit rosa-roter Brille anguckt, kann man die noch nicht mit denen vergleichen. Also dieser Sargon of Akkad, der hat ja diese Verschwörungstheorie verbreitet, dass DIGRA als Organisation, also in akademischen Kreisen etwas mit Gamergate zu tun hat. Und das kann man ja so nicht stehen lassen, weil Hauptstrommedien. Ja, du warst doch da, Ewe. Ja, was kannst du denn dazu sagen? Dass es da halt eine Intersektionalität gibt zwischen Akademikern und Journalisten, die eine Agenda pushen. Und die hat man relativ deutlich und klar bei Gamergate gesehen. Und ich bin wortwörtlich zu ihren Treffen gefahren und saß mit ihnen in einem Raum und habe gesagt, oh ja, dieses böse Gamergate. Und habe mir angehört, wie sich die Leute darüber beschwert haben, wie böse Gamergate ist. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war diese Frau, die My Mother Was Swatted bei Gamergate, die war auch mit dabei. Bei dem Panel, wo sich alle drüber echauffiert haben, wie furchtbar Gamers sind. Also, ja. Aber ja. Majority say integration by immigrants is necessary. Ja. Ja. 70% sagen, Integration ist wichtig und richtig. 25% sagen, Integration ist nicht wichtig und richtig. Und ich frage mich, warum das nicht bei 1% ist. Das ist eigentlich lustig, wo wir doch letztens gelernt haben, dass wir in Deutschland ungefähr 25% Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ja, und dazu sei noch gesagt, Integration ist hier in der Frage so definiert gewesen, ich übersetze das mal einfach so, um das Beste für unsere Gesellschaft zu erreichen, ist es wichtig oder nicht wichtig, für Einwanderer unsere Traditionen und Gebräuche zu übernehmen. Ist es wichtig oder nicht wichtig? Das ist quasi so, wie die Frage formuliert haben. Ja, ich habe sehr viel Kritik über diese Studie schon mitbekommen, auch in anderen deutschsprachigen Nachrichten-Podcasts. Ich lache mal direkt. Wo gesagt wurde, so ja, das ist ja so wischiwaschi, ja, was wird denn da gefragt? Wird da gefragt, ist der Typ, der die Dönerbude an der Ecke bedient, ist der gut integriert oder worüber kommt redet man hier? Alkohol verkauft. Die Leute hätten ja gar keine Ahnung, worüber sie reden und nur deswegen würden diese Zahlen zustande kommen. Es ist halt ein sehr schwammiger Begriff, ja, und das ist halt die Frage, ja. Wann ist jemand in unserer Gesellschaft integriert? Jeder hat da eine andere Definition zu. Und also ja, welche, wird halt ich, oftmals sehr weit ausgelegt, ne? Welche Definition ich ziemlich gut finde, ist, du bist dann richtig integriert, wenn dich so die linksgrüne Front mal Nazi genannt hat. Dann bist du als Ausländer richtig angekommen in Deutschland. Außerdem steht doch da Adopt. Meinst du jetzt so wie die Liebe Schick oder was? Hier steht ja. Doch Adopt our countries. Cultures and Traditions, heißt das so? Customs, ja, das ist zu klein für, von mir aus gesehen. Ja, ich meine, das ist doch schon ein bisschen ausformuliert. Und dieses necessary, not necessary heißt ja auch nicht so viel wie wichtig, sondern eher notwendig. Also. Ja. Krass ist halt auch in Schweden. 33 versus 61. Also dass die Zahl, dass der blaue Teil nicht einstellig ist, macht mir ein Stück weit Angst, weil ich keine Ahnung. Ja. Aber das liegt auch wieder an der Schwammigkeit der Frage. Deswegen, ja, ich denke mal, jedem ist klar, wenn jemand in ein anderes Land geht, dann sind gewisse Sachen notwendig, wie, ja, keine Ahnung, die Sprache verstehen, ja, und zu wissen, wie funktioniert, keine Ahnung, das Banksystem hier, ja, wie funktioniere ich im normalen täglichen Leben, wie funktioniert das mit den Sozialversicherungssachen und so, da braucht man ja die Sprache für, ja, und sich dann noch in die Kultur zu integrieren, ja, es muss ja nicht jeder beim Karnevalsumzug sich Lederhosen anziehen und mitlaufen, ja. Das, aber bei der Waldputze. Das wäre ja schon eine übertriebene, sage ich, meine, klar, kann man das anregen, aber das ist ja nicht notwendig für eine gute Integration. Deswegen meine ich halt, es ist so eine schwammige Situation. Wie soll man das? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ja, da kann man dran verzweifeln an so einer Sache, ja? Weil da wird halt versucht, irgendwas zu definieren, was nicht definierbar ist, ja? Um in der Gesellschaft hier funktionieren zu können, wie viel Integration ist vonnöten? Ich würde sagen, also ich würde sagen, an sich wäre die deutsche Sprache eine sehr gute Voraussetzung, aber ich erlebe es ja im Alltag auch anders. Ja, ich habe ja tagtäglich mit Leuten zu tun, die halt ja nicht so gut Deutsch sprechen, aber arbeiten und auch funktionieren. Das läuft wunderbar. Ja, deswegen, ja, ist halt eine schwierige Sache, ne? Ja. Upcoming changes in the blogs. Harvard's Blogging Platform. Ja, um es einmal zusammenzufassen, hier geht es darum, dass es gibt halt seit Jahrzehnten oder ja doch mittlerweile Jahrzehnten, so lange gibt das Internet bei Harvard schon, gibt es halt einen internen Nachrichtenblock, wo halt die Studenten miteinander kommunizieren können. Und jetzt hat man halt herausgefunden, dass ja Hate Speech doch mittlerweile ein Problem ist, weil früher hat sich niemand großartig beschwert, aber jetzt beschweren sich immer mehr Leute. Und ja, die sehen sich nicht in der Lage, als Harvard in dem Rahmen, wie dieser Blog halt administriert wird, das zu managen. Und deswegen werden die den Blog einfach abschalten und durch einen externen Dienstleister ersetzen, der halt besser geeignet ist, zu unterscheiden, was ist Hate Speech und was darf jetzt hier veröffentlicht werden und nicht. Und ja, ich finde das einfach sehr interessant. Ich gucke gerade hier, wo der Money Quote in dem Artikel war. Ich denke mal so bei 50-60%, da kannst du mal hinscrollen und gucken. Ja, da ist das Wichtigste, dass sie einfach wirklich sagen, ja, wir machen jetzt einfach die Sache zu, weil wir haben nicht die Möglichkeiten, das zu moderieren. Und normalerweise ist ja in einem wissenschaftlichen Diskurs wichtig, dass alles offen und dass auch wirklich alle Probleme offen diskutiert werden können. Aber da es so viele Beschwerden gibt, ist das jetzt nicht mehr möglich. Und auf Wiedersehen. So nach dem Motto. Ja, fand ich einfach nur krass. Ja, ja, das ist auch wieder so eine schwammige Definition von einer Sache, wo man sagt, ja, wie soll man das technisch umsetzen? Wann ist denn Hate Speech? Ja, wer definiert die ganze Sache? Na gut, ich meine, wir reden da ja eigentlich jede Woche drüber, über das Thema. Ne? Ich hab das. Nicht mal Harvard kriegt das hin, Hate Speech richtig zu definieren. Und die geben auf. Ja, hier haben wir einen Artikel, wo Ja, hier in diesem Artikel ist die kognitive Dissonanz wieder sehr ausgeprägt. Im Endeffekt wird hier relativ akkurat beschrieben, warum es halt, wie halt diese negativen Effekte von Online-Mobs zustande kommen und ja, warum es im Endeffekt schlecht ist, direkt allen Anschuldigungen Glauben zu schätzen und ich muss es mir jetzt selber nochmal aufrufen, um ins Gedächtnis zu rufen. Ja, das Wichtige ist hier halt, es wird ja anhand von zwei Fällen dargestellt. Einerseits geht es darum, eine Hollywood-Schauspielerin wurde halt attackiert aufgrund von einer Sache. Scarlett Johansson sollte in einem Film einen Mann spielen und da gab es sehr viel Kritik für und dann ist sie zurückgetreten. Und diese Kritik ist absolut gerechtfertigt, sagt die Autorin. Und als Gegenstück dazu wird die James Gunn-Debatte quasi hervorgezogen. Das ist ja der Produzent von Guardians of the Galaxy. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher. Der hat ja in seiner Vergangenheit halt auch einige Sachen mit Pädophilie im Hintergrund gehabt. Und da gab es einige Leute, die halt dafür gesorgt haben, dass der abgestraft wird online und die haben halt gefordert, dass er auch zurücktritt. Das ist jetzt wohl ja nicht passiert. Ja. Ja, also, naja, jeder muss sich den Artikel mal selber durchlesen, weil hier sind schon einige sehr relevante Punkte genannt, aber es wird halt immer anhand von diesen beiden Fällen von Johansson und Gunn argumentiert und es wird hier wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Ja, einerseits passiert, andererseits so, ja, das ist total gerechtfertigt und da gibt es gar keine Bedenken. Ja. Ja, der Artikel ist so, it's okay when we do it. Also. Ja, it's okay when we do it, genau, weil bei der James Gunn-Sache war das ja nur irgendwie so der Mike Chernowitsch und irgendwelche komischen Alt-Writer, ja, und deswegen kann man die einfach ignorieren. Und das andere waren wirklich echte Probleme, die relevant sind in unserem gesellschaftlichen Kontext. Ach ja. New York Times Qualitätsjournalismus. Ja, hier wurden Journalisten angeblich festgenommen, weil sie Urheberrechtsverletzungen begangen haben sollen, was ich sehr merkwürdig finde. Also, da schon viele vorgeschobene Gründe irgendwie gehört und auch gerade das mit den Urheberrechtsverletzungen ist ja auch ein beliebter Trick bei YouTube und so, irgendwelchen falschen Copyright-Claims, irgendwelche Sachen mundtot machen. Und es scheinen Regierungen mittlerweile wahrscheinlich auch schon für sich entdeckt zu haben. Welches Land ist das? Das weiß ich auch nicht genau. Hat nicht Price gesagt, das wäre Weißrussland gewesen? Ja, wenn ich es gesagt habe, war es wohl so. Die Flagge da? Ja. Ich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen, ja, aber ja. Perfekt vorbereitet. Ich habe das hier nicht eingereicht. Ja, ich weiß. Aber wenn ich es damals gesagt habe, dann wird es wohl stimmen, ja. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, weil du es gesagt hast. Ja, ist wunderbar. Es ist die weißrussische Flagge. Ja, gut. Jetzt haben wir noch mal unser Gesicht bewahren können. Gerade noch mal so, ja. Ja, die Globalisten, so die Globalisten haben dafür gesorgt, dass ich das nicht nachgeguckt habe und so weiter. Ja, dazu sei auch gesagt, ne, Weißrussland ist auch ein Land in Europa. Hardcore-Diktatur. Keiner redet drüber. Okay, weiter im Text. The paradox of viral outrage. Interessanterweise ist es so, wenn jemand anprangert, dass jemand rassistisch ist oder sexistisch oder unpatriotisch, desto mehr Kommentare zu diesem Anprangern gefunden werden, dass die Menschen eher dazu neigen, sozusagen den Menschen, der angeprangert wird mit seiner Äußerung, halt als Menschen zu sehen und sozusagen, dass dieses Viral Outrage negative Folgen hat für die Wahrnehmung der, ja, des Gesagten sozusagen, dass wenn du ja, desto mehr Kommentare du hast, desto größer der Push ist, desto größer ist die Sympathie für dieses sozusagen Opfer, das outgecallt wird. Also, ja, ich fand das ja ganz interessant, sozusagen. Ja, und waren 3377 Teilnehmer. Also, ist nicht so klein als Studie. Ja, kommen wir nach China. Crackdown in Xinjiang. Gut, Xinjiang ist sowas wie Tiananmen Square. Wenn man sowas postet, dann wird das niemals in China irgendwo zu sehen sein. Genauso wie Taiwan. Ja, Xinjiang, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sind so ein paar Bilder. Vielleicht kannst du durchscrollen, einfach nur für die Zuschauer, dass man sieht, Xinjiang ist im Endeffekt eine Provinz in China im Nordosten. Und hauptsächlich leben dort muslimische Uiguren. Und ja, im Endeffekt läuft da seit einiger Zeit einfach ein extrem, ja, wie soll man sagen, ein extrem marxistisches Umvolkungsprogramm. Einerseits wurden massiv Han-Chinesen dort angesiedelt. Andererseits sind halt, ja, in letzter Zeit massiv Uiguren in Umerziehungslager gesteckt, ja, worden und sind da weiterhin, und zwar immer mehr, immer mehr, immer mehr, sodass man wirklich mittlerweile sagen kann, wo sind die ganzen Leute hin, ja. Man kann in Millionenstädte gehen und sieht ganze Stadtteile, wo überall so weiße Zetteln an den Türen kleben, die halt bedeuten, ja gut, die Leute, die gewohnt haben, die sind halt im Lager. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es reicht, dazu sei gesagt, Mobiltelefone, die meisten Leute haben ja Mobiltelefone, auch in China, auch dort, und es gab vor ein paar Jahren ein Gesetz, dass halt eine gewisse Software auf allen Mobiltelefonen in der Region installiert werden muss, und diese Software, die registriert halt den gesamten Content, alles, was auf dem Handy passiert, ja, und wenn du da der falschen Person im Ausland was geschrieben hast, wenn du ein VPN benutzt hast und irgendein illegales Bild oder auch nur eine illegale Textdatei auf deinem Handy gespeichert hast, hat diese Software das registriert, und was ist mit dir passiert? Du bist in einem Umerziehungslager gelandet. So, um mal die Zahlen zu verdeutlichen. Alleine dieses Jahr, 2018, in den ersten 3 Monaten über 400.000 Leute neu ins Lager gesteckt. Das ist eine Dimension, die kann man sich sehr schwer vorstellen. Und darüber wird sehr wenig geredet, weil sobald Xinjiang irgendwo steht, ja, ist Shadowbanning ist ein Ding, da kann man, das kennt man ja mittlerweile, braucht man nicht mal länger darüber reden. Ja, über Xinjiang wird sehr wenig berichtet. Xinjiang spielt eine besondere Rolle für China, weil die ja gerade ein riesiges Infrastrukturprojekt fahren, mit neuen Seewegen und neuen Bahnwegen für den Transport von Waren. Und Xinjiang ist halt eine Provinz, wo halt sehr viel durchlaufen soll. Aber die haben halt die Befürchtung, dass die Uiguren halt eine Revolution oder einen Aufstand oder was auch immer anzetteln gegen die Han-Chinesen, die ja dominant sind in China. Und deswegen wird da einfach mit allen Methoden, die der moderne Überwachungsstaat zur Verfügung stellt, die Leute, ja, in Umerziehungslager gesteckt. Und so wie es ausschaut, ist es in den Lagern auch so, man hat da quasi Kurse, wo einem beigebracht wird, ja, wie falsch man war und was die richtige Denkweise ist, aber es gibt gar keine Art und Weise, diese Kurse irgendwie, ja, zu bestehen. Ja, man macht immer irgendwas falsch und bleibt... Now you question Uigurian privilege. 2 hours. In manchen von diesen Umerziehungslagern wird man auch gezwungen, Bier zu trinken. Also, Ja, ja, es geht um eine muslimische Bevölkerung, die Uiguren. Ja, also ja. Das ist tatsächlich richtig und da wird mit allen Methoden, ja, also das Thema sei jetzt mal erwähnt, den Artikel, den kann man sich mal durchlesen, ist für die Financial Times ein relativ ausführlicher Artikel mit vielen guten Informationen. Und ja, das ist einfach so eine Sache. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da passiert. Wie gesagt, in 3 Monaten 400.000 Leute in Lager gesteckt. Wow. Setz dich zu denen, die schon da waren. Helmut Schmidt hat mal bewundert, dass die Chinesen das so machen und hat gesagt, dass sie dadurch effektiver sind als wir Europäer. Ja, natürlich auf dem internationalen, also diplomatisch gibt es immer wieder Kritik daran. Ja, aber es ist teilweise halt durch das System in China so bedingt, dass die Leute, die halt international beispielsweise Militärkooperationen machen oder Diplomaten sind oder so, die sind ja nicht aus Xinjiang, die sind aus einer ganz anderen Provinz und die wissen teilweise nicht mal überhaupt, was da los ist. Ja, weil woher sollen die Informationen bekommen? In China kriegt man die Informationen nicht. Ja, die werden da konfrontiert mit, ja, was ihr da in Xinjiang betreibt, das ist ganz schlimm. Und die wissen gar nicht, was abgeht und denken selber, ja, das ist nur ausländische Propaganda. Hm. Ja, so schlimm ist das in China. Ja, die haben da eine ziemlich krasse Kontrolle, was das angeht. Da kommen wir nun zur weiteren ausländischen Propaganda. Und zwar Winnie the Pooh, der Film, ist ja auch eine Form von ausländischer Propaganda. Und der darf in China nicht gezeigt werden. Und offiziell hat man kein Statement abgegeben, warum, aber es wird gemunkelt, dass der Bär dem Präsidenten ähnlich sieht. Ja, ich glaube eher, das liegt daran, dass sie das T-Wort so oft sagen in dem Film. Transformers? Tigger. Ja. Ich hätte jetzt ein Vergleichsfoto, hätte mich jetzt interessiert. Vielleicht. Wer finanziert die Interpol? Ja, den Artikel habe ich eingereicht. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, Interpol. Ich verlinke dazu auch nochmal eine Dokumentation von Arte und einen Podcast, wo noch ein paar Hintergrundinformationen sind. Hier mal eine Nachrichtenmeldung aus Luxemburg, weil in Luxemburg gibt es ja auch deutsche Nachrichten, nicht nur in der Schweiz und Österreich. Für alle Leute, die gerne mal über den Tellerrand gucken. Ja, im Endeffekt, Interpol ist die größte internationale Polizeiorganisation, die ist in allen Ländern aktiv, egal wer die akzeptiert, was auch immer, außer in Nordkorea. In allen Ländern außer Nordkorea. Das ist, ich weiß nicht, ob es noch eine andere internationale Organisation gibt, bei der das der Fall ist. So, aber dafür, wie ich es letzte Woche ja schon gesagt habe, ist die einfach auf eine lächerliche Art und Weise mit Finanzmitteln ausgestattet, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. So eine Organisation hat als Jahresbudget 50 Millionen Euro. Das ist jetzt vielleicht viel Geld, aber für eine internationale Organisation, die in allen Ländern aktiv ist, ist das nichts. Ja, und deswegen haben die natürlich auch strukturelle Probleme. Die haben den Vorteil, dass teilweise Polizeipersonal aus den jeweiligen Ländern abgestellt wird, kostenfrei, dass sie mit denen zusammenarbeiten, aber trotzdem ist das Budget von 50 Millionen einfach viel zu wenig, sodass sie darauf angewiesen sind, sich auf externe Finanzierungsquellen zu berufen. Was als Polizeibehörde natürlich eigentlich ein No-Go ist. Ja? Das heißt, sie müssen sich Sponsoren suchen oder müssen halt Kooperationen eingehen. Ein Beispiel, die haben eine Kooperation mit FIFA gemacht, ja? Dem internationalen Fußball-Weltverband. Das hatte den Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, ja, da gibt es so eine Wettmafia, ne? Und nicht, dass da irgendwelche Spiele gefixt werden in irgendwelchen ganz kleinen FIFA-Ligen. Ja, nicht die großen Ligen, die kleinen Ligen. Ja, und das hatte dann im Endeffekt zur Folge, dass das Geld, was die FIFA der Interpol zur Verfügung gestellt hat, das normale Budget von denen bei weitem überstiegen hat. Und einige Korruptionsskandale später und wurde die Kooperation zwischen FIFA und Interpol wieder beendet. So. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Kooperationen, die Interpol eingegangen ist, die halt alle desaströse Folgen hatten. Und man fragt sich halt jetzt mittlerweile einfach nur, wie kann diese Organisation eigentlich noch ordentlich funktionieren, außer die wird ordentlich mit Geld ausgestattet. Ja, weil Interpol hat schon eine sehr wichtige Funktion und Interpol ist sehr aktiv. Beispielsweise europäische Haftbefehle werden über Interpol vollstreckt. Ja, also die sind wirklich gebraucht und die sind aktiv. Ja, und die machen ja auch nicht sinnlose Sachen. Ja, die können beispielsweise sogar straffällige Leute über Ländergrenzen hinweg verfolgen, selbst wenn es gar keine Auslieferungsvereinbarungen und sowas gibt. Ja, aber gut, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die so wenig Geld bekommen. Sage ich jetzt mal ein Schelm. Aber Interpol, das, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich nur ein Bruchteil. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, Interpol sich mal anzugucken. Man kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen, was da alles läuft. Es ist wirklich unglaublich. Ja, und es, die Behörde besteht seit zig Jahren und ist weltweit aktiv, ist dauernd tätig. Ja, wir unterliegen alle der Jurisdiktion von Interpol. Ja, alle, die hier zuhören, egal wo ihr seid. Und man weiß nichts drüber. Und wenn man sich mal die Sachen, die ich gerade gesagt habe, auf der Zunge zergehen lässt, da gibt es ein massives Problem, worüber keiner redet. Ein paar Leute reden darüber, natürlich. Aber ja. Interpol. Ihr habt die Dollars, wir haben Allah. So lange gesagt haben der Herr Erdogan. Aber eingereicht habe ich das nicht. Ja gut, dann sage ich was zur Türkei. Zwei Alpha-Tiere und ein Pastor sorgen für den Lira-Absturz. Einerseits, der Fakt ist, die türkische Lira ist einfach richtig abgestürzt. Ja, wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du direkt einen Chart. Selbst für Leute, die keine Ahnung davon haben, die werden direkt sehen, ja, da ist irgendwas Komisches passiert. Ne? Peng. Hat im Endeffekt zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist ein diplomatischer Hintergrund und der andere ist ein innenpolitischer Hintergrund. Erdogan ist halt mit dem Wahlversprechen angetreten, Wirtschaftswachstum ad infinitivum mit mir, immer weiter, immer nach vorne und niedrige Zinsen will ich haben. Ja, also hat er quasi mit der neuen Macht, die er sich selber per Referendum gegeben hat, dafür gesorgt, dass die Zentralbank nicht die Zinsen erhöhen kann. Wobei natürlich immer weiter darauf besteht, die Zentralbank ist unabhängig. Ja, nein. Und an sich müssten in der Türkei die Zinsen erhöht werden, damit die einfach ja, im normalen wirtschaftlichen Agieren wieder ihre Währung stabilisieren können. Und auf der anderen Seite gibt es den Handelsstreit mit Amerika, der auch sehr viele diplomatische Gründe hat. Da müssen wir mal anderthalb Jahre nach hinten gehen. Und zwar, da gab es ja einen Putschversuch in der Türkei. Wie auch immer man den bewerten will. Ja, es wurde, im Endeffekt sagt der Erdogan ja, der Gülen, der in Amerika ist und von Amerika nicht ausgeliefert wird, obwohl er immer wieder angefordert wird von der Türkei, der hätte diesen Staatsstreich organisiert und es wäre nur ein Zufall gewesen, dass es nicht passiert, dass es nicht geklappt hat. Was da passiert ist, keine Ahnung. Ja, also der Erdogan sagt halt, es war ein Staatsstreich und andere Leute sagen, ja, der hat das alles nur inszeniert, um sich selber eine größere Machtbasis zu schaffen. Was auch immer. Es hat halt im Endeffekt zu einem Streit mit Amerika geführt. Und es hat halt dazu geführt, dass dieser Pastor Branson, ja, das ist im Endeffekt ein christlicher Missionar, der seit 20 Jahren an der Westküste der Türkei lebt. Ja, und ich spekuliere jetzt einfach mal, wahrscheinlich Geheimdienstkontakte hat. Ja, sei es drum. Der sitzt halt seit einiger Zeit im Gefängnis, seitdem halt dieser Staatsstreich war. Und das ist nicht so großartig hier in den Medien propagiert worden, aber es gibt ja in Amerika einen sehr hardcore-republikanischen religiösen Teil. Ja, und gerade dieser Hardcore-religiöse Teil, der ist schon seit Jahren am Schreien, wir müssen den befreien, wir müssen den befreien, wir müssen den befreien. Ähnlich wie, man erinnere sich an Deniz Yüksel in der Türkei, wo der im Gefängnis war, ne? In Deutschland. Ungefähr das Niveau hat es für die Amerikaner mit dem Pastor Branson. Ja, und der Erdogan sagt halt, wir wollen den Gülen haben. Und der Trump sagt halt, wir wollen den Pastor Branson haben. Und deswegen hilft Amerika der Türkei jetzt halt nicht mit wirtschaftlichen Methoden, werden sie ihre Währungsschwierigkeiten haben, so wie es die Amerikaner in den letzten Jahren immer gemacht haben. Weil die türkische Währungspolitik war schon immer sehr, sehr individuell und wurde im Endeffekt nur immer durch den Außenhandel gestützt, unter anderem dadurch, dass sie beispielsweise, wenn die Europäer nicht nach Russland exportieren durften, wegen den Sanktionen, dann haben die Europäer halt in die Türkei exportiert und die Türkei hat dann nach Russland exportiert und dann haben die so ihren Schnitt gemacht und die Amerikaner haben das immer akzeptiert. Genauso wie die Amerikaner ja auch das Handeln in Syrien akzeptiert haben, in Nordsyrien, Türkei sagt, die Kurden in Syrien dürfen sich nicht zusammenschließen und dann vielleicht in die Türkei einmarschieren. Das ist ja deren Rational. Und die Amerikaner haben das immer akzeptiert. So, da es jetzt den Streit gibt auf dem währungspolitischen Niveau und auf dem handelspolitischen Niveau, vielleicht kommt es auch bald auf dem militärischen Niveau in Syrien. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, hat Trump doch nicht nur nicht geholfen, sondern er hat auch noch die Zölle auf zum Beispiel Aluminium dieses Wochenende erhöht. Ja, aber das ist wirklich auch, ja klar, das ist halt die Eskalation gewesen. Wie gesagt, es ist ein ewiges Hin und Her. Einige Sachen habe ich jetzt auch übersprungen. Weißt du, dass die Zölle auf 20% von Aluminium erhöht worden sind, das ist meiner Meinung nach, ja, es ist eher eine symbolische Geste. Da sind schon ganz andere Sachen passiert. Ja, auf jeden Fall. Vom Handelsblatt ist interessant, weil hier auch verschiedene Leute von verschiedenen Banken ihren Ausblick geben, wie es geht und wie es weitergehen könnte mit der Türkei. Und das fand ich einen besseren Einblick, als irgendwie auf politischer Ebene dahin zu gucken. Weil die Türkei einfach ein massives wirtschaftliches Problem hat, was die Türkei lösen muss, auf die eine oder andere Art und Weise. Und deswegen ist es vielleicht interessanter, sich das aus dem wirtschaftlichen Aspekt anzugucken, als aus dem politischen Aspekt. Was bedeutet, kannst du mir erklären, was das bedeutet für den Türken auf der Straße sozusagen? Was diese Entwicklung für Grundnahrungsmittel oder halt Dinge des täglichen Gebrauchs bedeutet? Ja, es heißt im Endeffekt, alles, was die Türkei exportiert, wird mehr Gewinn erwirtschaften und alles, was importiert werden muss, wird teurer. Ja, das heißt, Nahrungsmittel werden teurer, weil die Türkei Nahrungsmittel importiert. Ja, aber die Türkei wird auch die Möglichkeit haben, ihren Maschinenbausektor ein bisschen weiter auszubauen, was ja eine nationale Strategie ist. Allerdings ist die türkische Bevölkerung jetzt die ist eher für einen Hochtechnologiesektor ist sie nicht gut genug ausgebildet. Ich will jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, das sind einfach die Zahlen. Ja. Und deswegen wenn in der Türkei mehr im Agrarsektor gehen würde, würde die Arbeitslosigkeit eher zurückgehen, ja, als so, wie es mit der derzeitigen Entwicklung ist. Ja. Aber für alle Technologiesektoren in der Türkei ist es natürlich super, weil die super billig ins Ausland verkaufen können und deswegen jetzt die Sachen denen aus der Hand gerissen werden. Ja. Don't forget this. If they have got dollars, we have got our people, our right and our Allah. Mit einem schicken Bildchen. Ja, er hat ja auch wiederholt jetzt die Leute aufgerufen, falls sie Gold oder US-Dollar oder Euro haben, sollen sie die bitte in Lira umtauschen, um zu stützen. So. Das ist so lächerlich. Weil sich jeder vorstellen kann, dass gerade er sein Vermögen, was er sich über seine Zeit rangeschafft hat und seiner Familie, garantiert irgendwo in einem Schweizer Schließfach in einer anderen Währung liegen hat. Ja, eine Sache sei noch erwähnt, und zwar gibt es hier so einen kleinen Blast from the past. Vielleicht kann sich noch jemand an Fremdwährungskredite erinnern. Und zwar gibt es ein Phänomen in der Türkei, dass halt sehr, sehr viele Kredite nicht in türkischer Lira, sondern in Schweizer Franken oder in US-Dollar vergeben werden. Und da der Lira-Kurs so krass eingebrochen ist, ist das halt desaströs für alle Leute, die diese Kredite haben, weil die das Zehnfache jetzt zurückzahlen müssen, wo sie es sich geliehen haben. Aber das betrifft halt auch eher wieder, ja, Normalbürger, ne? Kanada und Saudi-Arabien haben ein diplomatisches Geplänkel am Laufen. Und Saudi-Arabien meinte jetzt, dass Jordan Peterson ein politischer Gefangener des Trudeau-Regimes ist. Und sie haben auch Ernst Zündel genannt, der auch Gefangener des kanadischen Regimes sein soll. Und irgendwie liest sich die ganze News irgendwie sehr bizarr. So. Ist doch alles Hummer da in Saudi-Arabien. Also gerade auch so Ernst Zündel, ich keine Ahnung, so, und ja. Jordan Peterson, ich, okay, läuft, go for it. Saudi-Arabien, ihr räumt erstmal eure Füße auf. So. Ja. Muss man als politischer Gefangener nicht gefangen sein? Wahrscheinlich. Gefangen ja. Vom Geld verdienen ist der Mann. Ich meine, okay, ich glaube, der Zündel hat, glaube ich, wirklich Jailtime gehabt wegen seiner Holocaust-Leugnung. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass lebt der überhaupt noch? Oh, keine Ahnung. Ich bin jetzt bei Zündel nicht ganz so gut. Geht es jetzt hier im Artikel um Jordan Peterson und Saudi-Arabien? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Saudi-Arabien meinte, dass Jordan Peterson ein politischer Gefangener des Trudeau-Regimes ist. Und dass ja Kanada generell schlecht in Sachen Menschenrechten ist, weil halt sie natürlich auch ein Beef mit Ernst Zündel hatten. Und, Der Zündel ist übrigens seit einem Jahr tot, also der ist ziemlich sicher kein politischer Gefangener mehr. Wer weiß. Saudi-Arabien hat ja da auch... Jetzt ist recht nicht mehr frei, jetzt ist da Allahs Gefangener. Ja, also... Ja, der Hintergrund dieser Story ist ja gewesen, dass was gepostet wurde, was mehr oder weniger so aussah, als ob es war im Endeffekt ein Meme, ja, und es wurde, man konnte es so interpretieren, als ob Saudi-Arabien ein Flugzeug entführen wollen würde und in ein kanadisches Hochhaus fliegen wollen würde, als Vergeltung für irgendwas. Ja, Saudi-Arabien würde sowas nie tun. Nee. Die haben daraufhin das Bild zurückgezogen und gesagt, so ja, es sollte eigentlich nur den Rückflug des Botschafters, den wir ausgewiesen haben, war es der Botschafter, bin ich sicher, sollte es symbolisieren, was natürlich ein bisschen weit hergeholt ist. Also wenn man sich das Bild anguckt, das gibt es ja natürlich gemirrored im Internet. Schaut es euch an, das ist ziemlich eindeutig, ja, also... Die haben gesagt, wir müssen nur den Drachen besiegen und das Foto war vom Festplatte aufräumen. Ja, ich fand einen Kommentar, ich weiß nicht mehr aus welcher Ecke der kam, der war sehr gut und zwar, hier kämpft das Patriarchat in Saudi-Arabien gegen das Matriarchat in Kanada. Oh Gott. Das ist meine Lieblingsmeldung dieser Woche auf jeden Fall. Das hier oder das davor? Nee, das jetzt hier. Also Ruanda erhält ja auch von Deutschland, was war es, 71 Millionen in Entwicklungshilfe und generell von vielen Staaten. Generell der Staatshaushalt ist aufs Ausland angewiesen in Ruanda und Ruanda hat ja auch einen Völkermord und generell ist das Land von der Armut gebeutelt. 2/3 der Leute verdienen weniger als $1,90 pro Tag. Und nun hat sich Ruanda entschlossen, um den Tourismus im Land zu stärken, der FC Arsenal zu sponsern mit, was war es, 21 oder 27 Millionen. Und viele Menschen kratzen sich jetzt verwundert am Kopf, wie ein Land, was halt hauptsächlich Staatseinnahmen aus dem Ausland erhält, Profifußball. Fußball. Was ich vor allen Dingen am schönsten finde, ist, dass der Özil da mit bei ist. Ich meine, es ist schon wieder ein Trikot, wo irgendwas von anderen Ländern draufsteht und so. Also, ich finde es einfach großartig. Ja, aber es paar 20 Millionen ist schon echt super zynisch. Also. Nein, der spielt doch für Arsenal, oder? Ja, ist schon klar, aber das ist halt wieder der Özil ist. Dass er sich das nicht ausgesucht hat, ist mir bewusst, aber ich finde es einfach nur ironisch. Ich finde es einfach nur lustig, dass der Mann einfach schon wieder da so steht mit anderen Ländern auf ihm drauf. Aber ich meine, im Prinzip ist das, was vorne draufsteht, ja sowieso noch schlimmer, weil das ist doch irgendwie Emirate. Das sind doch hier die Vereinigten Arabischen, oder nicht? Ja. Fly Emirates, das ist die Fluggesellschaft von denen. Ja. Soll ja. Nee, ach, Ruanda. Ich meine, was erhoffen die sich davon, dass ein britischer Fußballfan und seine Hooligan-Freunde sich überlegen, komm hier, diese Stereotype. Das ist doch ihre Schuld für heute. Wer guckt denn den Scheiß? Ich meine. Ich gucke ganz gerne englischen Fußball. Also. Ja, aber sind das die Leute, die nach Ruanda wollen? Ich will nicht nach Ruanda, nein. Ja, das haben wir schon mal einen. Und ich sehe keine große Überschneidung zwischen Ruanda-Tourismus und Profifußball. Das will ich damit aussagen. Zu Ruanda-Tourismus muss ich auch noch eine Sache sagen. Und zwar bin ich gerade auf der Seite vom Auswärtigen Amt von Deutschland, wo es um Reisehinweise für Länder geht. Und zwar wurde hier zuletzt aktuell vom 9.8.2018, also vor ein paar Tagen, vor Reisen in das unmittelbare Grenzgebiet zu Burundi und einer Weiterreise nach Burundi wird aufgrund der aktuellen politischen Lage im Nachbarland abgeraten. Ja, also nach Ruanda kann man reisen, aber man sollte nicht zu nah nach Burundi gehen. Das nur als kleiner Verbraucherhinweis für die Zuhörer, falls jetzt auf einmal alle Leute nach Ruanda. Boah, wenn der Özil das sagt, will ich aber auch nach Ruanda. Nee, Wakanda war das, wo ich hin wollte. Das finde ich auch großartig. Oh, ich lese gerade, angesichts möglicher Aktivitäten terroristischer Gruppen wird, wie in anderen Ländern der Region, auch in Ruanda zu erhöhter Vorsicht geraten. Vor allem in größeren Städten ist besondere Vorsicht und erhöhte Wachsamkeit ratsam. Insbesondere das ist doch auch wieder dieser Rassismus. Oder Busbahnhöfen. Das ist Rassismus. Ja, check mal deine Privilegien. Ziemlich eurozentristisch. Die Kommentaren, ne? Reise- und Sicherheitshinweise zu Randa vom Auswärtigen Amt. Ja, dann ist das Auswärtige Amt halt rassistisch. Ja, weil das ist ja eurozentristisch. Also. Warum hast du es überhaupt auswärtig? Das klingt so, wie als wäre es woanders. Wenn das so, können wir es nicht gleich Fremdenamt nennen. Warum heißt das nicht Amt für Fremdenhass? Länder, die besser sind als Deutschland? Faschismusamt. Hashtag Deutschland verrecken. Das gibt aber halt echt so Menschen, die so denken. Das macht mich irgendwie traurig. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem. Sind denn wenigstens die Bitcoins jetzt halal? Das will ich jetzt wissen. Also wenn du ein bisschen runterscrollst, der vorletzte Paragraph, das ist eigentlich das einzige wirklich Lesenswerte jetzt für die Sendung. Moment. Alle anderen können sich das ja mal durchlesen. Hier geht es um Bitcoin. Lass mal erstmal den Mars sagen, was er sagen wollte. Halt. Ja? Mars wollte was sagen. Ich wollte sagen, nicht wegscrollen, lest euch bitte durch, was hier schon steht. Ich meine, Mr. Mohammed Abu Bakr serves as Blossom's internal Sharia Advisor in his role as Head of Sharia Compliance. Wenn ich sowas schon lese, auf einer Seite, die sich angeblich mit irgendwas Sinnvollem beschäftigt, aber dann haben sie jemanden, der darauf aufpasst, dass das alles d'accord läuft mit einem 1000 Jahre alten Buch. Wie kann man so einen Rift irgendwie, das ist wie diese Elfenbeauftragte, die in Norddeutschland auf der Straße rumgefahren worden ist, um irgendwelche Unfallstellen zu besprechen. Ich will dir da gar nicht widersprechen, aber der Punkt ist, es geht hier um, wenn das hier lässt, ist gut. Es geht hier um den Themenbereich Islamic Finance. Ja, und zwar ist das halt, ja, Scharia-konformes Banking, wie auch immer man das bezeichnen will. Und es gibt halt, ja, so wie es halt früher im Christentum beispielsweise auch das Zinsverbot gab, ja, gibt es halt im Islam halt auch gewisse Gebote, die, ich denke mal, relativ gut zusammengefasst sind, wenn man sich einfach den oberen Paragraphen hier durchliest. Im Endeffekt geht es darum, dass jegliches Geld darf nicht aus einer Schuld basieren, so wie es bei uns in unserem System ist, ja, unser Geldsystem basiert im Endeffekt darauf, man hat einen Gegenstand. Nehmen wir einfach mal ein Haus. Ganz einfaches Beispiel. Man hat ein Haus, ja, und geht zur Bank und sagt, hier, das ist das Haus, aber ich habe wenig Geld, gib mir mal Geld und wenn ich dir dein Geld nicht zurückzahle, dann kannst du mein Haus dafür haben. Und dann schafft quasi die Bank aus dieser Schuld das Geld. Es ist natürlich komplizierter, aber das Geld wird quasi aus dem Gegenstand, aus der Schuld erschaffen. Ja, und das ist ein philosophisches Prinzip, was quasi dem Islamic Banking widerspricht. Ja, und das ist halt ein großes Problem gewesen, weil im internationalen Banking-Bereich, weil halt so Länder wie Iran oder Saudi-Arabien ja schon relativ viel Geld haben, was sie international anlegen wollen. Ja, und da geht es halt nicht nur darum, dass sie nicht irgendwelche Aktien von Schweinefleischherstellern oder sowas nicht im Portfolio haben, sondern es geht halt schon so ein bisschen tiefgreifender um andere Prinzipien halt auch. Wobei es das tatsächlich auch eine Rolle spielt. Und hier geht es im Endeffekt darum, da Bitcoin ist ja durch das technische Protokoll rein theoretisch so ausgelegt, dass es nur eine maximale Anzahl jemals geben kann und dass deswegen keinerlei Schuldkontrakte ausgegeben werden, aufgrund dessen neue Bitcoins geschaffen werden. Und dass halt diese Technologie in diesem Rahmen, wie Bitcoin sie benutzt, und in diesem Rahmen, wie Bitcoin die Blockchain benutzt, die Blockchain auch Scharia-konform sei, weil halt es nur um reale Werte geht und es keinerlei Schuldkontrakte gibt. Ja, das ist eigentlich der einzige Punkt. Ich fand das einfach mal einen sehr interessanten Gedankenansatz. Und ich muss dazu eine Sache sagen. Die Ursprünge der Religion kann man kritisieren, wie man will. Allerdings ist es gar nicht mal ein so schlechter Gedankenansatz, wenn man sich anschaut, wie unser Geldsystem funktioniert und welche Probleme dieses System, wie es konzipiert ist, verursacht. Lohnt es sich, darüber nachzudenken, zumindest einen Teil anderweitig systematisch zu machen, einfach nur, dass man eine Stabilität im System hat, dass es nicht nur einseitig fraktionell beispielsweise ist. Da gibt es aber garantiert genug säkulare Theorien zu, sodass ich mich nicht unbedingt gerade bei einem Buch von vor 1200 Jahren irgendwie. Ja, aber ich sag dir eins, da wären wir direkt wieder bei Alex Jones, ja, oder so Leuten wie Ron Paul, ja, der natürlich stabil, sehr viel seriöser ist als stabil Alex und Jones. Bitcoin, weiß ich auch nicht, ob das so zusammengeht. Also. Irgendwann ja. Kommt Jesus und haut dein hier Harvesting Rack kaputt. Wie damals im Tempel. Ja. Das mit dem ein enttäuschendes neues Problem mit Geoengineering. Hier haben wir schon wieder so ein Alex Jones-Thema. Geoengineering, das gibt's doch gar nicht. Ja, na gut, auf wissenschaftlicher Basis gibt es das schon. Hashtag Full Spectrum Dominance. Um diesen Artikel zusammenzufassen, hier geht es im Endeffekt darum, dass hier diskutiert wird, es gibt ja im Rahmen des Klimawandels Veränderungen in Klimazonen weltweit, wie auch immer die begründet sind. Und es gibt gewisse Theorien, wie man gewissen Effekten gegensteuern könnte. Beispielsweise dadurch, ja, es hört sich bescheuert an, aber dadurch, dass man halt beispielsweise mit Flugzeugen halt Partikel in die Atmosphäre rauslässt und halt das Sonnenlicht dadurch teilweise blockt. Manche würden jetzt sagen Chemtrails. Tja, wir reden hier halt im Endeffekt über eine Debatte, die in diesem Artikel dargestellt wird. Wenn man hier ungefähr auf die Hälfte runtergeht, da sieht man auch noch eine weitere Grafik, die die Thematik vielleicht ein bisschen erläutert. Es geht halt darum, mit dem Klimawandel, wie wir ihn jetzt prognostizieren, werden die Ernteerträge für gewisse Getreidesorten, beispielsweise Mais, Reis, Soja, die werden halt geringer oder stärker, je nach Region. Und man könnte dem halt mit solchen sogenannten Geoengineering-Maßnahmen gegensteuern. Und wenn man diese beiden Effekte zusammennimmt, dann hätte man halt, ja, zumindest einen stabilen Ertrag auf heutigem Niveau, vielleicht einen etwas besseren Ertrag, ja, aber es wären halt nicht so große Änderungen in der ganzen Agrikultur notwendig, um den Klimawandel quasi zu kompensieren. Und ja, ich finde das einfach interessant. Etwas ausführlicher Artikel auch. Und ja, es hört sich halt an wie sehr viel wie gesagt, Geoengineering, Chemtrails, das ist eigentlich typisches Alex-Jones-Material, aber wir sind halt mit der Technik mittlerweile so weit, dass es diese Möglichkeiten gibt. Deal with it. Ja, das hier fand ich ganz interessant. Die Telekom ist jetzt auch der Linux Foundation beigetreten. Also ist zwar nicht so ein Riesending wie das Microsoft, der mittlerweile auch in der Linux Foundation Platin-Mitglied ist, sondern aber trotzdem ja ziemlich bemerkenswert. Die Telekom ja, ist ja auch noch nicht so das Open-Source-Unternehmen gewesen. Aber bin mal gespannt, was da so kommt, weil das meiste, was man da so einkaufen kann an Routern und so von der Telekom, ist alles nicht gerade so. Oft wird zwar viel Open-Source-Software auch drauf verwendet, aber ich habe da auch schon mal gefragt, ob ich mit meinem Router ein bisschen was anstellen kann. Da hieß es dann nur so, nee, wir können Ihnen gerne eine Liste von Firmen geben, die Ihnen da was verkaufen können, aber wie das funktioniert, sagen wir Ihnen nicht. So, Pech gehabt. Also ja, Deutsche Telekom. Und außerdem auch unter dem Gesichtspunkt interessant, dass ja jetzt gerade, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, die niedersächsische Finanzbehörde wieder auf Windows switcht, weil das ja angeblich alles nicht wirtschaftlich ist mit dem Linux. Die haben ein weiteres großes Wirtschaftsunternehmen, was jetzt in Linux investieren will. Parallel. Ja, sehr gut. Hoffentlich machen die nicht zu viel proprietäre Teile. Oh, das schöne Bildchen sieht man nicht. Daniel Kahnemann on Theory Induced Blindness. Ja, der Daniel Kahnemann, der ist der Autor des Buches Thinking Fast and Thinking Slow, was, ja, wenn man in die Richtung noch nicht viel gelesen hat, also das kognitive Bias auf jeden Fall ein Blick wert ist, also das sollte man schon gelesen haben. Und I can explain it only by a weakness of the scholarly mind that I have often observed in myself. I call it theory-induced blindness. Once you have accepted a theory, it is extraordinarily difficult to notice its flaws. Und ich verweise halt hier auf Thinking Fast and Slow, weil mich das sozusagen fasziniert, wenn scheinbar kluge Menschen Dummheit an den Tag legen. Und oftmals akzeptiert man bestimmte Grundannahmen, wie jetzt zum Beispiel Weiße Blatt Theorie, also Blank Slate Theory, und hat dann einen ganzen Korpus an Theorien, die Dinge erklären, die aber halt alle auf einem schlechten Fundament stehen. Und ja, das erklärt halt vieles an der Dummheit im klugen Menschen. Und Daniel Kahnemanns Buch Thinking Fast and Slow ist halt eine relativ gute Erklärung für System 1 und System 2 Denken. System 2 ist halt langsamer und mehr logisch. Und System 1 ist halt voll von mentalen Shortcuts und Heuristiken, die du halt abklapperst, um halt zu einem schnellen Ergebnis zu kommen, was aber nicht unbedingt richtig ist in der Einschätzung von der Faktenlage. Also, da habt ihr es. Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Ist nicht einfach zu lesen, das Buch, aber ist sinnvoll, das zu lesen. Ja, ja. Aber es echt, muss man sich durchquälen, muss man sagen. Das Ding ist auch, ich bin mir auch gar nicht so sicher, inwieweit man das Gesagte im Buch richtig umsetzen kann. Aber es tut sozusagen gut, so ein bisschen humble, ein bisschen ehrfurchtig vor geistiger Leistung zu sein, weil man halt sieht, wie viele Fehler im Denken vorkommen können. Und hier haben wir eine interessante Studie. Es geht um die Intelligenz von Menschen in der Kindheit. Und die Verbindung mit späterem konservativen Denken an Sachen ökonomischer Fragen. Und man hat halt festgestellt in der Studie mit 7100 Teilnehmern, dass eine höhere Intelligenz im Kindesalter zu ökonomisch konservativem Denken, wenn man halt erwachsen ist, führt. Und die Sozialisten waren dumme Kinder. Flug in die Sonne. NASA-Raumsonde Parker Solar Probe startet zur Sonnenkorona. Gut, da muss ich erstmal direkt sagen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar dachte ich, dass die Sonde jetzt um 9 Uhr gestartet wird, aber sie wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet. Also die ist jetzt schon unterwegs. Schlecht getimt. Aber das ist eine sehr interessante Mission. Es geht im Endeffekt darum, dass eine Spezialsonde mit Carbon-Panzerplatten ausgerüstet wurde und die wird durch die Sonnenkorona durchgeschossen, halt durch dieses Plasmafeld, was die Sonne umgibt. Und es, ja, sie soll dabei nicht zerstört werden. Ich gehe mal davon aus, dass sie das ordentlich berechnet haben, sonst wäre es ziemlich peinlich, wenn die beim ersten Durchflug direkt kaputt geht. Aber es geht im Endeffekt darum, um für verschiedene Theorien zu überprüfen, wie die Sonne genau funktioniert, ja, wie bestimmte Phänomene der Sonne zu erklären sind, halt bestimmte Plasmafeldbildungen, warum die Corona in gewissen Bereichen heißer ist als in anderen Bereichen. Dann gibt es die sogenannte Alphenwellen-Theorie, die überprüft werden soll. Das ist hier ein Artikel, da sind sehr, sehr, sehr viele Details, also auf fast alle Details wird ziemlich genau eingegangen. Das Beste, was ich im deutschsprachigen Raum gefunden habe dazu. Einfach mal durchlesen, falls ihr euch ein bisschen für Technik interessiert. Ich finde sowas immer wieder faszinierend. Ja, Aliens werden wir jetzt auf der Sonne nicht finden. Aber wer weiß, vielleicht finden wir sie ja noch auf dem Mars. Ne? Ja, das in der Mitte, das ist ein Video, das ist relativ unwichtig. Krebs durch Glyphosat. Monsanto soll 290 Millionen US-Dollar zahlen. Runden wir es mal auf. Anwaltskosten werden wahrscheinlich auch noch dazukommen. Ja, in San Francisco wurde im Endeffekt aufgrund von einem Fall, der sich mit der Krebs bekommen hat aufgrund von Glyphosat-Anwendungen und häufigem Kontakt mit Glyphosat, medizinisch nachweislich, deswegen Krebs bekommen hat, leider auch innerhalb der nächsten paar Wochen prognostiziert ist, zu sterben. Ja. Das ist jetzt im Endeffekt das erste Gerichtsurteil nach einem relativ langen für San Francisco-Verhältnisse Gerichtsfall, ja, wo Monsanto im Endeffekt wirklich wegen Glyphosat mal verurteilt wurde. Das ist ja so noch nicht vorgekommen. Jetzt wurde Monsanto ja vor kurzem an Bayer verkauft. Deswegen weiß ich nicht, was genau die Konsequenzen davon sein werden. Aber allein diese Meldung ist sehr krass, weil es so immer bestritten wurde, immer erfolgreich bestritten wurde und jetzt tatsächlich durchgekommen ist. Genauso wie die nächste Meldung, die wir hier sehen. Das ist so quasi der Double Whammy gegen Bayer. Und zwar, dass genetisch manipulierte Organismen tatsächlich, wenn sie in einem Nahrungsmittelumfeld Anwendung finden, die Qualität der Nahrungsmittel negativ beeinträchtigen können. Jetzt mal ganz allgemein ausgedrückt. Aber selbst das galt halt immer als, oh ja, nee, das kann auf gar keinen Fall sein und wurde immer wieder bewiesen, dass es nicht so ist, in Anführungszeichen. Ja, also ein Negativ, you can't prove a negative. Ja, solche Sachen waren das immer. Und jetzt gibt es halt mal wirklich eine ordentliche Studie, ja, dass halt im Endeffekt ja genetisch manipulierte Organismen in Nahrungsmitteln nicht so optimal sind für die gesamte, ja, einfach für die gesamte Biosphäre auch der Nahrungsmittel. Ja, dass es da halt zu spontanen Mutationen kommen könnte, die halt noch nicht wirklich nachvollziehbare Konsequenzen haben könnte. Ja, auf Menschen halt, wenn sie es essen und Tiere. Und da Bayer und Monsanto ja auch sehr stark in genetisch manipuliertem Saatgut unterwegs sind. Double Whammy gegen Bayer. Schon hart. So, und nochmal, um es zu betonen, das sind halt wirklich zwei Sachen gewesen, die halt seit Jahren eigentlich alle Leute vermuten und keiner wirklich bezweifelt, aber man konnte es halt nie nachweisen. Ja. So von Evel. Evel. Evel. Na gut, wir können uns das ja einfach mal angucken. Es geht hier anscheinend um Spenden. spenden. Liberal donors absolutely dominate conservative donors in the newspaper and print media. Ach so, okay, wer aus den Medien am meisten spendet, ob liberal oder konservativ in Amerika. Ja, das war ein Artikel zum halt, ja, links-rechts lehnenden Bias und das war von der Crowdfunding-Seite und war halt eine ganz interessante Grafik. So. Und man sieht auch einen absoluten zentristischen Bias. Wo ist denn die Crowdfunding-Seite politisch angeordnet? Die wollen neutral sein. Also. Okay. Die wollen jetzt mit dem zentristischen Crowdfunding richtig viel Geld verdienen, indem sie diese Grafik gemacht haben und gesagt haben, hier, da, Zentrist, da ist zu wenig, gibt uns Geld. Ja. Also. Unser Balken soll wachsen. Aber es ist halt auch krass, dass Leute, die halt in Zeitungen, Printmedien arbeiten, dass sie halt schon so ein bisschen ein Bias haben. So. Ein bisschen. Ja. Können wir das Video gucken? Weiß ich nicht. Können wir? Nur auf der Originalseite. Ich weiß nicht, wenn es die Bilder zeigt, die ihr auf Twitter gesehen habt, wahrscheinlich nicht. Aber wenn das nur so ein Ausschnitt aus Iron 3 ist, dann bestimmt. Man sieht der Nakenkreuz. Also. Kriegen wir ja, das ist ja aus dem Bild. Wenn das ZDF das zeigen kann, sollten wir das eigentlich auch zeigen können. Hakenkreuz oder Ersatzsymbol. Und hier gibt es den Vergleich. Links sieht man. Guck mal, da ist eine Women of Color. Das ist total inklusiv. Finde ich gut. Und die sieht auch gar nicht aus wie jede Token Women of Color in einem Computerspiel. Nämlich mit Afro und eher, ja. Ich sag jetzt nichts, sonst kommen wieder die Feministen. Daka, daka, daka, brr, brr, bum, peng. Es ging hier halt auch um ein polnisches Videospiel, was halt verdeutlichen sollte, wie das ist, wenn halt die geheime Staatspolizei zu dir nach Hause kommt. Und das war halt so aufklärerisch, im aufklärerischen Gedanke, jetzt kein Ballerspiel oder so, sondern halt wirklich so, ja, halt Verdeutlichung, wie das ist, wenn halt der Staatsapparat dich zu Hause besucht. Und das durfte halt in Deutschland nicht gezeigt werden. War halt Hakenkreuz drin. War rote Angst, verboten. Ach so, geht's gar nicht um Wolfenstein? Um Wolfenstein auch, aber sie haben halt hier das Beispiel genommen, was halt gerade absolut absurd ist. Wenn du dem Spieler zeigen möchtest, wie das ist, wenn halt die Gestapo bei dir zu Hause ankommt und das dann aber halt nicht gezeigt werden darf, weil Gründe, also... Ja, ich meine, dann machen sie es halt mit der Stasi. Dann haben sie halt andere Symbole, die ja nicht verboten sind. Hä? Das Ding ist halt, dass am Ende von dem Beitrag halt auch gewarnt wird, dass am Ende dann halt sowas wie Iron Sky auch bei Videospielen Einzug halten wird, dass man jetzt das Symbol verwenden darf und es dann zu so einem Dammbruch kommt und hat man irgendein Videospiel-Journalisten interviewt, das war glaube ich der Heini hier, der da meinte, dass das ja jetzt dann dazu führt, dass dann überall Hakenkreuze zu sehen sind und dass es dann zu irgendwas führt. Soweit ich das verstanden habe, ist das aber schon klar eingeschränkt auf die Verwendung des Hakenkreuzes halt als sozusagen als Gegnersymbol, wenn du es verherrlichst, wird es weiterhin natürlich einkassiertes Spiel. Ja, aber sehr lustig. Ich musste gerade dran denken, in Iron Sky, was ja ein Film ist. Die Gefahr liegt halt darin, dass wenn du jetzt Computerspiele mit Hakenkreuzen freigeben kannst, die meinetwegen auch erzieherischen Hintergrund haben, dass dann natürlich sehr schnell die Dämme brechen werden. Und dann kommt natürlich jeder daher und sagt, also dieses Spiel X hat aber nur eine Freigabe bekommen, da sehe ich Hakenkreuze drin. Das hätte ich jetzt aber gerne auch in meinem Ego-Shooter Y. Und ich sehe überhaupt keinen Weg, dass diese Dämme nicht brechen. Es wird auf jeden Fall so kommen, dass wir in 10 Jahren in jedem x-beliebigen Spiel Hakenkreuze drin haben werden. Was? Was? Super Mario Hakenkreuz Edition? Jedem x-beliebigen Spiel. Ja. Wenn die Pilze durch Kreuze ersetzt, oder was? Alle Spiele sind dann auf einmal mit Nazi. Ja, Pokémon Go zum Beispiel, da kommen dann auch Hakenkreuz. Aber was auch wieder eine dumme Idee, ich meine, im ganzen Rest der Welt gibt es auch Videospiele und da ist schon seit Jahrzehnten so, dass du machen kannst, was du willst. Da haben wir schon gebrochen, deswegen gibt es ja bei Nazis nur in Deutschland nicht. Deswegen ist ja Merkel jetzt auch die Anführerin der freien Welt. Ich muss mir das gerade so vorstellen, wie dann der Mario durch die Gegend rennt und dann der nicht auf der Mütze in diesem Kreis dieses rote M hat, sondern so ein Hakenkreuz. Ja, und statt der Sterne und der ganzen Goodies kommen dann halt Hakenkreuze oder Hitlerbüsten oder sowas. Oh Mann, echt, wenn man überall Nazis sieht, dann ist es kein Grund, in die Öffentlichkeit zu gehen und das zu erzählen. Dann sollte man erstmal mit seinem Arzt sprechen. Ja, vor allen Dingen, wie die das da auch so darstellen, so nach dem Motto, so ja, hier Dammbruch und dann kommt jedes x-beliebige Spiel oder so. Nachher ist das, machen die Leute das noch zum Spaß, um abzuschalten. Und die wissen gar nicht, was das politisch überhaupt bedeutet, wenn sie sich so ein Hakenkreuz angucken oder was weiß ich nicht was. Ja, gut, weil alle Gamer wollen beim Spielen nur eins, über Politik nachdenken. Ja, ja. Weil sie das ja nicht wollen, ja, müssen sie auch erwachsen werden. Spiel, In Need for Speed sind sogar Autobahnkreuze drin. Autobahn, sag ich. Hm? Genau, Kreisverkehr überall, muss sein. Ja, zu Iron Sky noch eine Sache. Ich musste mich gerade dran erinnern und lachen, wo ich den vor ein paar Jahren gesehen habe. Ich fand es so absurd, dass Sarah Palin die amerikanische Präsidentin in dem Film ist. Jetzt haben wir Donald Trump. Wunderbar. Was ich, weil ich sehe, im Gegensatz zu unseren Zuschauern, dass wir mit unseren Artikeln durch sind, was ich ein bisschen vermisst habe, war Aufstehen. Was haltet ihr denn von der tollen Ankündigung, die Frau Wagenknecht da ins Internet geblasen hat? Ich weiß nicht. Geht es da um diese alternative Bewegung? Ja, diese Sammlungsbewegung links der Mitte. Ach ja, das hatten wir ja schon vor Ewigkeiten mal hier. Das ist schon Monate her. Ja, aber... Also sie haben eine Webseite gestartet und aktiv anfangen wollen sie dann Anfang September, was ich schon mal für eine völlig idiotische Idee halte. So Hype erzeugen wollen und Oskar sagt dann alle zwei Tage, wir haben jetzt so und so viele Anmeldungen und weswegen ich das eigentlich interessant fand, ich habe den Hashtag so ein bisschen beobachtet auch die Woche, war der Hass, der dem Ganzen entgegenschlägt und zwar von allen Seiten, das ist so lustig. Ja, aber was ist das jetzt? Ist das eine Plattform der Linkspartei oder was ist das? Ist eine überparteiliche Plattform, also sie wollen ausdrücklich keine Partei sein, sie wollen offen für Leute aus allen Parteien und nicht Wähler und keine Ahnung sein, die irgendwie die Idee haben, für einen anderen Weg links zu sein. Ich sag mal, was ich so lese, besinnt sich das bisschen mehr auf das, was früher links war. Also, also ich denke, was so der Sarah, ihr Privatarmee. Hinterher werden, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was dann daraus wird. Aber ich finde es halt schon mal interessant, weil viele Indizien sagen mir, die wollen sich von der Identitätspolitik abgrenzen. Das weil, ist spannend. Ja. Riecht für mich nach einer Plattform der Linkspartei. Ich traue dem Braten nicht. Ja wenn Oskar und Sarah vorne dran stehen, muss man ja auch kein Prophet sein. Du hast auf jeden Fall in der Linkspartei unglaublich viel Zerwürfnis an dieser ganzen Sache. Also du hast halt diese ganzen Leute, mir haben schon Leute, die mit der Linkspartei sympathisieren, gesagt, dass die Sarah Wagenknecht ja quasi ein Nazi wäre. So krass sind die da teilweise drauf. Also insofern kann die auf jeden Fall sowas gebrauchen, so eine Gruppe von Leuten, die da irgendwie dazu möchte ich ihr Rückendeckung gibt. Dazu möchte ich kurz die Katja Kipping zitieren. Sie wurde von freitag.de interviewt und da hat man die Frage gestellt, der Kommunismus ist ... Und hat sie geantwortet, nach Marx die freie Assoziation, in der die freie Entfaltung eines jeden die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller ist. Ja, die soll es vielleicht auch mal lesen, ha? Er hat wahrscheinlich irgendwas verwechselt da. Demokratie, ich erinnere nur an die Marx-Puppe und was würde die denn machen? Ja, die würde sich freuen, dass sie hier mitbestimmen darf und so weiter. Und die Basis muss entscheiden, würde Marx sagen. Zeig mir, wo die Sarah dich berührt hat an der Marx-Puppe. Ja, aber es wäre schon zu begrüßen, wenn die Linke das irgendwie geistig hinbekommt, die Identitätspolitik so ein bisschen außen vor zu lassen und vielleicht wieder ein bisschen so klassenmäßig zu argumentieren, auch wenn es da sehr viele Dinge gibt, die ich auch kritisieren kann, aber das wäre zumindest mal irgendwie nicht mehr so dieses absolut degenerierte Linke. Ich habe das ja schon oft genug gesagt, dass ich vor allem ein desillusionierter Linker bin. Ne? Mhm. Und für mich ist es natürlich, ich habe da kein Vertrauen, also nicht, dass man das falsch interpretiert, ich habe kein Vertrauen in Aufstehen oder in diese Bewegung oder in Sarah Wagenknecht, obwohl ich der mehr vertraue als einem Haufen anderer Politiker auf jeden Fall. Weil die halt auch mal es wagt, was auszusprechen, was in der eigenen Partei vielleicht für Diskussionen oder Stress sorgt. Ja. Aber ich finde es interessant zu sagen, wir machen eine Bewegung für die Leute links der Mitte, aber mit anderen Vorzeichen als bisher oder mit wieder den alten Vorzeichen. Ich warte mal ab, bis sie den Kram dann endgültig vorstellen und was dann dabei so rauskommt und ob sie es wirklich schaffen, sich dieser Identitätsgeschichte zu entziehen. Aber allein für das Theater unter dem Hashtag und vor allem auch das Geschrei gerade von den intersektionalen Leuten darüber, wie das alles Nazis sind. Jutta Ditfurth hat es eine AfD-Light genannt, glaube ich. Nein. Doch. Aber es kommt. Also jeder zweite Tweet beinhaltet das Wort Querfront. Ja, und wir haben doch schon so viele Nazi-Organisationen. Ja. Also es ist. Wobei das mit den vielen, vielen Organisationen generell wäre es gut, wenn mal irgendwie so eine NGO daherkäme, die sich, keine Ahnung, Django nennt, so yet another NGO, die einfach nur Menschen, die Organisationen gründen wollen, eine Organisation zuwirft oder zuschreibt, die es halt schon gibt, weil es irgendwie in alle Richtungen bereits irgendwas gibt. Mit dem Aufstehen, mir fällt da persönlich ein Stück weit Attac ein. Attac mit mehr Enthusiasmus und einem Internetanschluss vielleicht so, aber mal gucken. So. Aber das, also so wie du Aufstehen beschreibst, so kommt Attac ein Stück weit rüber. So. Wobei es bei Attac auch einen Haufen Probleme gibt. Ich empfinde das so, auf dem linken Spektrum gibt es einfach so eine totale Konfusion. Für mich sieht das so aus, dass Teile der extremistischen SED-Nachfolgerpartei, die Linke, sollte mal erwähnt werden, moderater erscheinen als Teile der SPD. Wie kann das überhaupt sein? Ja, deswegen, die ja, Linke... Keine Ahnung, Linke, moderater, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also... Ich bin jetzt komplett neu gewürfelt. Wir gucken ja immer wieder mal diese Bundestagsdebatten und ich habe da jetzt nicht so den großen Unterschied von SPD und Linkspartei gesehen bisher. Ja, ich sag's ja, aber im Moment kommen die moderaten Reformbestrebungen aus der Linkspartei, nicht aus der SPD. Das ist ja das, was mich überrascht. Ja, wobei das mit der Bundestagsdebatte, Chris, da ist es ja auch so, dass wenn die SPD in der Opposition ist, es sich stärker wie die Linke anhört. Und wenn sie dann an der Macht ist, sie aber auch was ganz anderes macht. Ich finde, die hören sich ziemlich gleich an. Ja. Also wenn ich da nur höre, die Amadeo Antonio Stiftung ist großartig, ja genau, die Amadeo Antonio Stiftung ist prima. Gut, ich glaube, da sind sie sich immer noch alle einig. Ja. Da wird die Sarah Wagenknecht wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Ja, da widerspricht ja auch leider keiner von der FDP. Und das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort für mich jetzt für heute. Die Antonio Adorno Stiftung. Lasst euch nicht stiften. Ja, genau. Geht stiftet in den Wald, verschafft euch ein bisschen Abkühlung. Wenn dir einer eine rechte Wange stiften will, dann stift ihm auch deine linke. Nieder mit dem Geomarxismus und dem Ökomarxismus und dem Kulturmarxismus. Und wenn ihr einen Schluck Wasser überhaupt, dann gebt ihn einem Baum. Noch ein Hoch auf den Kulturkannibalismus. Eintracht Frankfurt. Bildet Blasen, macht sie platt.